Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. 20.23 Uhr am 26.06.2013. Mittwochssitzung der AG Geldordnung mit Abstimmungen. Bitte tragt euch ein in die Anwesenheitsliste im Mumble.to Mittwochspad. Den Link dazu findet ihr, wenn ihr auf das C klickt, neben dem Raumnamen AG Geldordnung und Finanzpolitik. Ruft bitte auch gleich noch das Tagesordnungspad mit auf, damit wir das Wortmeldungspad, damit wir da einen besseren Überblick bekommen als gestern. So, und ein bisschen mehr Ruhe im Chat, im Mumble wünsche ich mir auch noch. Gut, dann mache ich schnell den Orgafu. Aufnahme mache ich, wie immer. Wortmeldung habe ich schon gesagt, ins Wortmeldungspad. Verabschiedung, Protokoll der letzten Sitzung. Das ist schon seit 5 Tagen oder 4 Tagen oder so online. Auch die Aufnahme dazu. Hat jemand Einwände? Der Klaus hat sich, glaube ich, oder nee, der Wischer hat sich noch nachgetragen im Pad, habe ich, im Protokoll habe ich gesehen. So, dann ist das so beschlossen. Übersicht offene Aufgaben und Projekte. Wir können heute nochmal alles durchgehen oder ich sehe eigentlich, dass unsere Tagesordnung ganz gut gefüllt ist. Also es sind auf jeden Fall Punkte, die sehr lange dauern. Vielleicht sollten wir das auf nächste Woche verschieben, dass wir da nochmal in einer kleineren Gruppe, wenn dann viele bei der AG Europa sind oder so, dass wir das dann mal durchgehen, was denn nun wirklich weiter wie bearbeitet werden soll. Gibt es da eine Gegenrede? Ich habe eins von diesen Themen, nämlich die AK-interne Bildung, als Top-E reingeschrieben. Das Video ist, glaube ich, so einigermaßen fertig und kann mal hier von der Meute begutachtet werden. Gut, das wäre natürlich schlauer gewesen, wenn man das Video vorher über die Mailingliste geschickt hätte, weil wenn jetzt alle das Video gucken, dann kommen wir nicht sehr weit. Naja, es ist 5 Minuten lang oder so. Ja, okay, dann können wir das ja gleich machen, wenn wir die Punkte vergeben hier. Protokollführer, wie gehabt, jemand was dagegen? Versammlungsleiter, wie gehabt, jemand was dagegen? Dann machen wir das so. 3 Tops haben wir. Wollen wir Punkte vergeben? Jemand was dagegen, wenn wir Punkte vergeben? Ja, es ist fast unnötig bei 3 Tops, ne? Wir sind 4 Pops. Ich trage noch eins ein. Und dann sind's 5. Ja, dann vergeben wir Punkte. Genau, in der Zwischenzeit kann man sich ja das Video angucken. Und wenn wir jetzt alle still sind, dann schneidet der Piratus das sowieso wieder raus für die Aufnahme. Kurze Frage, Pavel, kannst du mal das Video, ich weiß nicht, ob das der absolut letzte Link war, den wir gekriegt haben. Ich glaube schon, dass das die hohe Auflösung ist, wobei die immer noch nicht wirklich hoch ist. Pavel, bist du schon da? Ich habe mit Pavel schon gesprochen, er will versuchen, das als MPEG-4 nochmal hinzubekommen. Ah, super. Dann müsst ihr das erstmal schlucken. Ja, während ihr euch das Video anguckt, könnt ihr trotzdem parallel im anderen Fenster, auf dem anderen Monitor oder auf dem anderen Computer, wie auch immer, eure Punkte vergeben. 3, 2 oder 1, aber maximal nur 3, also insgesamt nur 3. Und bitte hinter die Gleichheitszeichen, genau wie das schon bei der Koordinatorenwahl steht. Namens. Hi Rolf. Hallo Rolf. Hast du die Links zum Pad? Wir stimmen schon ab über die Tops. Arne, bist du da? Ja. Wir stimmen schon über die Tops ab. Ist mir egal, welche Reihenfolge. Arne hat Zeit. Hat er letzte Zeit eigentlich nie gehabt, deswegen wundert mich das. Wie cool, dass der Wischer noch vorschlägt und ich schon mein +1 hingeschrieben habe. 3 Minuten noch, würde ich sagen. Dann müssten auch alle das Video gesehen haben und dann können auch alle die Punkte vergeben haben. Und the winner ist Themenbeauftragung. Matthias hat das eingestellt, dann fang mal bitte an. Ich war mit dem Video zu Ende, aber ich habe es jetzt ausgeschaltet. Danke, Rudi. Ja, wir haben uns am 17. Juni, waren viele auch, die heute hier sind, mit dabei, in der AG Wirtschaft mit vielen anderen Gruppen und Einzelpersonen versammelt, um zum ersten Mal über die Themenbeauftragung in unseren Bereichen, also Wirtschaft, Finanzen und so weiter, zu reden und auch Steuern, und haben dort 3 Meinungsbilder durchgeführt damals, wo wir allen anderen Organisationen außerhalb der AG Wirtschaft empfohlen haben oder sie aufgefordert haben, die ebenfalls in ihren Organisationen durchzuführen. Deswegen ist das der Anlass heute, das bei uns nachzuholen, weil wir haben nächste Woche am Montag schon das Folgetreffen am 1. Juli und das wäre heute dann die letzte Gelegenheit, das noch durchzuführen. Ihr könnt alle mal auf den Link gehen, dort seht ihr die Fragestellung der drei in Zeile 62. Da seht ihr die Fragestellung der drei Meinungsbilder und ja, ich würde die gerne halt hier ebenfalls durchführen, um zu sehen, ob wir zu ähnlichen Ergebnissen kommen wie die andere Gruppe am 17. Juni. Gibt's da Fragen? Dem Schweigen entnehme ich, das ist nicht Fall. Tja, Rudi, dann gebe ich dann schon fort wieder an dich zurück, wenn keine Fragen sind. Und wie sollen wir weiter vorgehen? Welches Meinungsbild wurde da? Gibt's da irgendwie noch das Pad dazu? Weil hier steht ja nur Themenbeauftragte mit Team, gesplittet in Steuern, Geldordnung und Wirtschaft. Das ist das Einzige, was ich gefunden habe. Wenn jemand noch irgendwie das finden würde, wäre natürlich besser, weil scheinbar fehlt da was, oder? Das passende Pad brauchen wir dafür. Ja, der Brax ist halt sehr fleißig und überträgt es immer ganz zeitnah in das Wiki. Ich frage mal jetzt hier einen Koordinator der AG Wirtschaft. Arne, welches Pads nehmt ihr immer für eure Sitzung? Meinst du jetzt AG Wirtschaft? Jupp. Soll ich den Link einstellen? Von dem Pad vom 17.06. Okay, ich guck mal. Das ist aber nicht gut vorbereitet, von dem ihr in der Thema eingestellt hat. Nee, ich glaube auch, dass ich hier das Falsche genommen habe, oder? Sondern das haben wir das schon eine Woche vorher gemacht? Ich habe hier das Pad jetzt gerade am Mumble-Chat gepostet. Ja, war vorher. Genau. Nicht. Ja, das ist schon länger her. Da habe ich einen Fehler gemacht. Sorry. Das war dann am 3.6., ne? Ja, ich habe schon mal die Chatleiste jetzt gegeben. Ja, genau. So, ich habe es getauscht. Wollen wir die Meinungsbilder so übernehmen und abfragen? Ich wäre dafür. Ich auch. Ich tippe mal ein bisschen. Es gibt keine Enthaltung. Bevor wieder die Frage kommt, bei uns gibt es keine. Wer nicht abstimmt, enthält sich. Ihr könnt ja schon mal in Zeile 63 mit dem ersten Meinungsbild anfangen oder vielleicht sogar, wenn jemand eine Wortmeldung hat, sich einfach zu Wort melden, wenn er Diskussionsbedarf hat. Interessant ist noch, wenn ich das hier einwerfen darf, dass bevor die Meinungsbilder durchgeführt wurden, ja noch eine grundsätzliche Diskussion vorher war und grundsätzlich gefragt worden ist, ist die AG Wirtschaft grundsätzlich für Themenbeauftragte? Und da gab es ein Ergebnis 10 Ja, 4 Nein und 6 Enthaltungen. Insofern könnte man in Erwägung ziehen, Rudi, dieses auch bei uns vorher durchzuführen. Das ist aber jetzt nur eine Anregung, oder wollen wir gleich zu den drei Meinungsbildern gehen? Es ist dein Top. Ja, aber nicht meine Entscheidung. Ja, du kannst ja Vorschläge machen. Ich brauche es nicht, aber wenn jemand das wünscht, soll er sich jetzt melden. Da sich niemand meldet, können wir mit Meinungsbild 1 dann wohl beginnen, Rudi. Also nicht das erste, ob wir grundsätzlich für Themenbeauftragte sind. Danach habe ich ja eben gefragt. Gut, dann fangen wir mit dem Meinungsbild an. Soll nur das Thema Wirtschaft abgedeckt werden oder die Bereiche Wirtschaft, Finanzen und Steuern? Gebt bitte euer Meinungsbild in Zeile 73-74. Meinungsbild 2, soll für jeden Teilbereich ein Team gebildet werden? Ja oder nein? Zeile 78-79. Und Meinungsbild 3, soll das jeweilige Team einen bestimmen, der den Hut auf hat? Zeile 83-84. Das sind wohl recht eindeutige Meinungsbilder. Ich war jetzt gerade die letzten 10 Minuten weg. Wo sind wir gerade? In den Zeilen 64 bis 86. Die Meinungsbilder wiederholend in der AG Wirtschaft zu den Themenbeauftragungen. Hast du es gefunden? Ja. Würde für uns nicht ein Pad reichen fürs Hüte einwerfen? Ich sag mal ja. Brauchst du noch Zeit, Bene? Bene, hörst du mich? Ja. Brauchst du noch Zeit für deine Abstimmung? Nee, macht ruhig. Ich enthalte mich da. Okay, Rudi, nur dass du Bescheid weißt. Gut, dann sind die Meinungsbilder beendet. Wer erklärt sich bereit, ein Pad aufzumachen dafür, Hut aufhaben, also Ansprechpartner für den BUFO zu sein, also Themenbeauftragter zu werden? Hallo. Mitmachpartei. Hört man mich überhaupt? Nee, die hören wir nochmal. Ich habe gefragt, wer macht das Pad auf oder wer erstellt das Pad, wo die Leute eingetragen werden können, die den Hut aufhaben wollen im Team? Ja, Rudi. Cosmic erstellt das Pad. Also ich fände es mal gut, wenn man mal genau erklärt, was der Unterschied ist zwischen einem Koordinator, einem Sprecher und einem Themenbeauftragten. Der Themenbeauftragte wird vom Vorstand eingesetzt, vom Bufo. Und einen Sprecher gibt es normalerweise gar nicht, aber wir haben uns entschieden, welche zu haben, Piratus. Ist der Top damit durch? Du bringst das dann ein bei der, welche Sitzung ist das? Der Wirtschaftspiraten? Am 1.7., glaube ich, ne? Stimmbürger, wurdest du Prax eingeladen zu AG Wirtschaft wieder oder zu Wirtschaftspiraten? Wirtschaftspiraten. Okay, Montag, 8 Uhr. Wieder Smalltalk wahrscheinlich, 15 Minuten im Mumble-Raum Wirtschaftspiraten ist die nächste Sitzung zu den Themenbeauftragungen. Also Prax hatte da auch alle eingeladen, alle wichtigen Gruppen, die daran beteiligt sind. Und es ist gleichzeitig die Sitzung der AG Wirtschaft. Gut, das ging ja relativ schnell alles. Insofern können wir eigentlich zum nächsten Tagesordnungspunkt. Jo, Koordinatorenwahl 2013-1. Wir haben drei Kandidaten, AMT, Wischer und Cosmic. Soll das so in das Wiki eingestellt werden? Ich meine, das wird dann relativ einfach, dass sie die Mehrheit bekommen. Ich bitte um Abstimmung in Zeile 107-108. Moment, da wir drei wählen sollen und nur drei antreten, willst du was machen? Das kann ja sein, dass einer gar keine Stimmen bekommt. Ja klar, aber ich habe es eben noch nicht ganz verstanden. Entschuldigung. Ja, ich will so wie es im Pad steht, der verlinkt ist, Pad 6214, eine Abstimmung im Wiki machen, wobei wir natürlich nur eine einwöchige Abstimmung brauchen. Denn da es ja nur drei Kandidaten gibt, können auch nur die drei natürlich die Punkte bekommen und dementsprechend auch die Mehrheit bekommen. Wenn einer gar keine Stimme bekommt, dann ist der sicherlich kein Koordinator. Mussten bei uns nicht mindestens 50% der Abgestimmten erreicht werden, der Abstimmenden? Zwei Drittel. Dann guck doch mal ins Pad. Koordinatorenwahl. Die drei Kandidaten mit der höchsten Punktzahl gehen anschließend als Blockwahl ins Wiki und müssen dort zwei Drittel der abstimmungsberechtigten Mitgliederstimmen bekommen. Okay, schon so lange her. Tut mir leid. Wir können noch mal kurz schauen, wie wir das letzte Mal gemacht haben. Also, Sie können, man kann mit Ja oder Nein stimmen und man muss eine Zweidrittelmehrheit bekommen. Wenn alle drei, die dann ja auch sich nur zur Wahl stellen, jeweils eine Zweidrittelmehrheit bekommen, dann werden sie Koordinatoren. Geht es auch schon im ersten Wahlgang? Ja. So, wenn aber nur einer oder zwei eine Zweidrittelmehrheit bekommen, dann sind auch nur die Koordinatoren. Also wer keine Zweidrittelmehrheit bekommt, wird nicht Koordinator. Kann mal jemand bitte das Pad reinstellen in den Chat-Channel? Klar. Das steht im TO-Pad. Und zwar ist das Pad Nummer 6214. Zeile 110, 111, Abstimmung. Können die Kandidaten mit den drei Kandidaten ins Wiki? Ich erkläre es dann im Wiki morgen, wie die Wahl dann vonstatten geht. Abstimmung läuft schon, oder, Rudi? Ja, Zeile 111, 112. Kommen wir zu Top 3. Der Wischer hat da was geschrieben. Jo, also im Zuge der ganzen letztwöchigen Diskussionen zum Tage 3 und ähnlichen, habe ich mir überlegt, ob wir das nicht in ein Gesamtkonzept eingliedern sollten und dem ein wenig mehr Struktur geben. Dafür schlage ich also vor, dass wir uns überlegen, wie ein Gesamtkonzept bezüglich der Geldordnung aussehen soll und wir dabei die Idee, die hinter dem Tage 3 steckt und ähnliche, dort mit integrieren. Und ich habe jetzt einfach mal die Punkte aufgeschrieben, die ich mir vorstellen könnte, die in diesem Gesamtkonzept vorkommen sollten, könnten. Und habe kurz was in den Pad reingeschrieben und nochmal die Mini-To-Do-Liste, was denn zu den einzelnen Punkten drin sein könnte, erstellt. Jetzt die Frage, Ist das ein gangbarer Weg für euch? Wollen wir das so machen? Und ja, wie stellt ihr euch vor, dass wir das quasi dann ausarbeiten? Kann man was dazu sagen? Nee. Ja. Okay, Bischer, ich finde, das ist eigentlich eine gute Idee, wenn man mal eine, ich sag's mal, so eine Liste aufstellt, was für auch Anforderungen oder Eigenschaften sollte ein Währungssystem haben. Und dass man da so praktisch die ganzen Facetten und die Eigenschaften aufschreibt. Und dann mal dazu schreibt, wünschenswert, nicht wünschenswert, beziehungsweise, dass man dann das bestehende System charakterisiert und dann andere Systeme mit dazu packt. Also ich unterstütze das auch. Ich kann hier auch sagen, dass ich das schon kurz vor der Sitzung mit Wischer, er mir das mitgeteilt hat, seine Idee, und da fand ich die auch schon gut. Und also ich unterstütze den Vorschlag. Ich finde den ersten Punkt, neue Geldordnung, deswegen habe ich da ein Fragezeichen hintergeschrieben, ein bisschen übertrieben. Könnte man nicht eher sagen, Änderung der bestehenden Ordnung oder wie ich es immer bezeichne, drehen an den richtigen Stellschrauben? Ja. Wie wäre es, wenn man es nennt, Kriterium für eine Geldordnung? Jein. Ich finde, das klingt immer ziemlich abgehoben und so, als wenn wir hier die Welt neu erfinden wollen. Na, es ist ja nichts anderes als ein Zusammentragen von Aspekten und Eigenschaften. Und das finde ich schon interessant. Wie wäre es mit Optimieren der bestehenden Geldordnung? Ja, ich finde, das ist das CDU-Hegel-Kreis. Ich denke, als Piraten kann man doch schon sich mal überlegen, ob man vielleicht was Neues macht, beziehungsweise ob man wirklich immer nur am Alten rumschraubt. Ich denke, man kann sich ruhig Gedanken machen, was man besser machen könnte. Also wir können es auch einfach nur Änderung der Geldordnung bezeichnen. Warum willst du eine Änderung der Geldordnung und nicht einfach sagen, dass deine Liste ist ja zunächst mal einfach, sind einfach nur Kriterien. Und anhand dieser Kriterien werden dann Vorschläge bemessen. Und da könnte man ja dann, wenn man die Kriterien aufstellt, praktisch jetzt nicht nur meinetwegen dieses Tag, sogenannte Tage 3, wobei ich der Meinung bin, das ist ein sehr schlechter Namen, weil er in die Irre führt, und auch andere Vorschläge daran messen. Ja, aber das sind jetzt hier keine Kriterien, sondern nur die Themenbereiche. Ja, die Themenbereiche, die müssten ja dann noch untergliedert werden. Was verstehst du jetzt konkret darunter? Verstehst du, sonst kommen wir wieder in den Streit, ist es jetzt Zentralbankgeld oder nicht? Und so könnte man zum Beispiel sagen, was habe ich eine kontoführende Stelle? Ja, nein. Oder wer ist kontoführende Stelle? Wie vielstufig ist das System? Und so weiter. Und so könnte man ein Ding nach dem anderen abhaken. Also was ich in den Gedanken von Wischer erstmal besonders gut finde, er hat Defizite im bisherigen Prozess ausgemacht. Diese Defizite will er mit diesem Vorschlag beheben. So habe ich ihn jedenfalls verstanden und deswegen unterstütze ich das auch. Jetzt haben natürlich bestimmt wieder einzelne Leute das Interesse, weil sie ja schon wieder, sage ich mal, eine Vorstellung haben, dass sie ein ganz bestimmtes Modell versuchen wollen, jetzt auf diese Vorgabe irgendwie in ein Verhältnis zu setzen oder da anzudocken. Das ist auch legitim. Aber insgesamt erst einmal finde ich gut die Herangehensweise, dass hier also Defizite im Prozess erkannt worden sind und dass man da eine Strukturierung vornimmt, die das irgendwie verbessern und dann halt eine gesamte Vorschlag für eine Finanz- und Geldordnung entwickelt werden soll. Also das ist eigentlich der Hauptgrund, wo ich halt wirklich sage, das ist notwendig. Also das ist jetzt ja auch nicht fest, ne? Also es können jetzt auch noch andere Punkte da reinkommen oder das umstrukturiert werden. Das würde man dann merken, wenn man die einzelnen Themenbereiche da ausgearbeitet hat und dann merkt, okay, da gibt es hier oder da Interferenzen oder Redundanzen, dann muss man das nochmal hinbauen. Aber jetzt nur von der Systematik her, dass wir diese Themen, die wir jetzt auch im Zusammenhang mit dem Tage 3 Vorschlag besprochen haben, nicht andauernd vermischen, sondern dass wir uns darauf konzentrieren, was ist das Thema. Und nicht, dass ich bei Tage 3 die ganze Zeit stundenlang über Bankenabwicklung rede, was in dem Tage überhaupt nichts vorgeschlagen ist und überhaupt nicht besprochen ist. Der Vorschlag, warum ich sage, lass die Sache in Eigenschaften und Funktionen runterbrechen. Praktisch wie bei einer Software oder beim Auto oder irgendwas, wo du Kriterien hast, wo du Eigenschaften hast und die hakst du ab, ist es vorhanden, nicht vorhanden. Damit wir aus dieser Streiterei rauskommen, ist es jetzt, weil oft ist so, der Axel vergibt neue Namen und meint, es ist was ganz anderes. Wenn du aber auf die Eigenschaften gehst, dann kannst du sagen, jo, was ist dein Saldendokumentierer? Ist er kontoführende Stelle? Ja oder nein? Dann kannst du es nennen, wie es willst. Das ist das, was man normal Zentralbank nennt. Oder Bank nennt. Ich meine, jetzt ist der Axel nicht da und kann jetzt auch keine Stellungnahme dazu abgeben. Ich glaube, jetzt sollten wir das nicht irgendwie auf Personen runtermünzen, Arne. Sonst noch Wortmeldungen zu dem Vorschlag? Anscheinend nicht. Wiki-Seite ist erstellt. Wischer hat den Hut auf. Wer will im Orga-Team mitarbeiten, bitte eintragen ab Zeile 138. Also für den Inhalt seid ihr sowieso alle verantwortlich, ne? Das ist klar. Aber du musst ja irgendwas organisieren. Du musst ja irgendwelche Kaminzimmergespräche organisieren für die verschiedenen Punkte und Wiki-Seiten müssen erstellt werden. Dafür brauche ich Input und oder wer es auch immer macht. Also erst einmal muss ich es gleich sagen und in Schutz nehmen, er hat nächste Woche einige Klausuren zu schreiben und ich glaube nicht, dass er, soweit ich ihn verstanden habe, jetzt eigentlich die nächsten Tage dazu kommen wird, sondern es wird ein kleines Delay haben. Richtig, Wischer? Jo, es wird wahrscheinlich dann erst über nächste Woche voll losgehen. Ja, ab 1.7. dann, ne? Ach ne, übernächste Woche, ab 10.7. Jo, so ungefähr. Ab den Semesterferien. Genau. Wen möchtest du dich nicht damit beteiligen? Nee, sorry, ich habe so viele Baustellen. Ich werde mal drüber gucken oder so, aber nee. Irgendwie federführend, nee. Piratos, was ist mit dir? Geht genauso, zu viele Baustellen. Ich kriege ja gleich bald neue Koordinatoren dazu, dann kann ich mich da mal mit anmelden. Okay, Wischer, hast du noch was zu sagen zu dem Top? Nee. Also ich würde dann halt demnächst dann die ganzen Wiki-Seiten erstellen und dann vielleicht ein paar Gedanken reinschreiben und dann, wie gesagt, schon zu den einzelnen Themen dann quasi einladen, ja. Ja, würde ich auch vorschlagen, zu Kaminzimmergesprächen einladen, wo man das dann in einer mittelgroßen Gruppe, die gestern war übrigens sehr groß, wir hatten zeitweise 30 Leute im Mumble. Ja, also haben sehr viele zugehört, auch wenn wenige gesprochen haben. Gut, kommen wir zu Top 4. Die 20 Piraten in NRW bitten um Unterstützung. Der Robert Arnold hat mich angesprochen. Eigentlich hat er eher die AG Wirtschaft angesprochen, beziehungsweise Matthias. Aber Matthias hat dann für den Bereich AG Geldordnung an mich verwiesen. Ich weiß nicht, Arne, ob ihr in der AG Wirtschaft dort auch noch drüber sprechen wollt. Da wird ja voraussichtlich am 16.07. werden dort Experten in der Fraktion angehört zum Thema Schuldenbremse. Und es gibt zwei Pads, die schon existieren von den 20 Piraten. Einmal so eine Übersichtsseite, Pro-Argumente und Kontra-Argumente zur Schuldenbremse und dann eine Fragenseite. Und dort sollten wir uns verewigen auf der Fragenseite. Jetzt ist meine Frage, wollen wir hier gemeinsam was formulieren oder soll jeder selber seinen Senf da eintragen? Die Schuldenbremse ist aber bekannt hier, ne? Also ich habe an dich verwiesen, Rudi, weil ich wusste, dass du das Thema, dass dich das Thema sehr umtreibt. Deswegen habe ich es am Anfang gemacht. Also die wollen quasi nur über die Schuldenbremse reden. Ob sie Sinn macht, ob sie gut ist, wie schlecht ist, wie auch immer. Welche Auswirkungen sie hat. Yep. Verständnisfrage, Schuldenbremse ist gleichzusetzen mit Fiskalpakt? Ich denke zum ersten Mal die nationale, die in der Verfassung mittlerweile verankert ist, oder? Ja, und man muss beachten, dass für die Länder ab dem Jahre 2020 dürfen sie gar kein Defizit mehr fahren, weil der Bund, der darf ja noch ein geringes Defizit fahren, nur mit 0,35, aber die Länder, die dürfen ab 2020 kein Defizit mehr fahren. Ich glaube auch, dass das die Motivation ist, Exile, dass das die Landtagsfraktion wegen diesem Hintergrund macht und weniger die europäische Ebene hier gemeint ist. Aber die Schuldenbremse, Rudi, wir haben ja schon öfters drüber gesprochen, muss man schon in einem etwas weiteren Zusammenhang irgendwie sehen, damit man erklären kann, warum man sie ablehnt oder sehe ich das falsch? Ja, sollte man. Ja, den weiteren Zusammenhang, den sehe ich eben in einem Schuldenschnitt dann. Also Bremse und Schnitt, so weit ist ja dann nicht mehr hin. Die Frage ist natürlich, Ich habe hier nochmal einen Link zu Wikipedia mit reingepackt zum Thema Schuldenbremse in Deutschland und in Zeile 148 Grundgesetz Artikel 115, da wo das drin steht, was Bene sagte mit den 0,35% vom Bruttoinlandsprodukt. Das ist aber auch nur noch die strukturelle Neuverschuldung im Bund mit 0,35%. Konjunkturausgleichende Neuverschuldung bleibt natürlich weiterhin möglich. Das hat mir so der Robert richtig schön getwittert. Die Frage ist meiner Meinung nach, was passiert in der Realwirtschaft, wenn der vierte Sektor sich nicht ausreichend verschuldet, um die Geldmenge die umlaufende Geldmenge ausgeglichen zu halten. Und da sehe ich ein großes Problem. Und wenn das Ausland, was sicherlich in naher Zukunft einbrechen wird in der Verschuldung, das nicht ausgleicht und der Staat nun auch nicht mehr darf, dann frage ich mich einfach, wer soll sich denn da noch verschulden, um das Ganze hier am Laufen zu halten? Es wird einfach umverteilt. Ja, genau. Die Schuldenbremse zwingt einen praktisch mit der Realität klarzukommen, nämlich mit der Ungleichverteilung der Einkommen und Vermögen. Denn der Sparüberhang, der wird auch größtenteils dadurch ausgelöst, dass gewisse Schichten eine enorm geringe Konsumneigung haben und dass die so viel über ihre Generation hinweg sparen, dass es dann nun mal zu dem Problem kommt. Und mit der Schuldenbremse wird man jetzt praktisch gezwungen, sich den Realitäten zu stellen. Moment, aber das trifft unterschiedliche Personenkreise, die du jetzt beschreibst. Die Leute, die munter gespart haben, werden nicht die sein, die jetzt entsparen müssen, weil es eine Schuldenbremse gibt. Ja, aber das ist dann eine politische Frage. Ja. Du kannst sagen, okay, wir belassen die Einnahmen, so wie wir sie haben, oder wir steigern sie, so wie es die Grünen wollen. Ja. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, hier in der heute etwas kleineren Runde, aber wie gesagt, gestern waren ja 30 hier, kann man nicht jeden Tag darauf hoffen, dass so viele da sind, wie die Position der einzelnen Teilnehmer hier ist zur Schuldenbremse. Würde dich das auch interessieren, Rudi, einfach mal das kurz abzufragen. Ja, das wäre für mich schon interessant, wobei man das sogar vielleicht als Wiki-Abstimmung machen sollte. Jetzt erstmal ein Meinungsbild nur, jetzt nicht gleich eine Hauptabstimmung. Ja, wir haben ja einen Abstimmungstag heute. Das ist schon mal nicht schlecht. Bis 22.30 Uhr können wir Abstimmung machen. Ja, wir können aber mit dem Meinungsbild erstmal hier anfangen und danach würde ich ganz gerne einen Antrag stellen auf Einstellung einer Frage ins Wiki, wer für oder wer gegen die Schuldenbremse ist. Erstmal völlig losgelöst von der Argumentation. Wie ist das jetzt? Muss man sich übers Pad melden oder einfach mehr oder minder reden? Du kannst dich auch über das Pad melden. Soll ich mich jetzt lieber über das Pad melden oder gleich dazu was sagen? Weil was versteht ihr unter Meinungsbild? Schriftlich oder auch mündlich? So jetzt. Also meine Frage war eigentlich nur. Entschuldigung, Moment, ich muss raus. Moment. Sorry, Entschuldigung, das vergesse ich immer bei dir. Eigentlich nur, wir haben ja diese Frage noch nicht breit diskutiert in der AG. Also jedenfalls erinnere ich mich im Augenblick nicht, höchstens in einzelnen oder in kleineren Gruppen. Wie im Augenblick die Situation hier ist unter den Anwesenden, ohne jetzt eine breite Diskussion geführt zu haben, wie der Stand der einzelnen Personen ist, ob sie im Augenblick eher für die Schuldenbremse ist, so wie sie konzipiert ist, also in der Verfassung steht, oder ob sie eher ablehnen. Das war jetzt eigentlich nur der Hintergrund meines Anfrage für ein Meinungsbild. Ja oder nein, ohne Begründung. Einfach den Stand im Augenblick, was der jeweilige persönlich glaubt. Ja, soll man von oben nach unten durchgehen, oder wie? Ja, also ja. Zeile 152, 153, ob man für die Schuldenbremse ist, die so wie sie jetzt verankert ist in Deutschland, oder dagegen ist. Ich habe in 154 noch eine dritte Zeile eingefügt, weil ich denke, das Ganze ist nicht einfach eine Pro-Kontra, sondern ich glaube, es sind Aspekte dabei, die man bedenken sollte, und andere Aspekte, die wieder bedenklich sind. Und deshalb denke ich, wenn man sich daran praktisch auslässt oder über Schuldenbremse oder Schulden, die Staatsverschuldung diskutiert, da ist meines Erachtens ein anderer Ansatz sollte gewählt werden. Dann lass es mich mal so formulieren, Arne, oder auch einen Vorschlag. Machen wir doch mal ein Meinungsbild, wo diese differenzierte Betrachtung mit einfließt, indem man einfach wie bei der Multiple-Choice-Antwort eine ungerade Zahl von von 1 bis 5 nimmt, wobei 3 eine mittlere Position ist, wo man sich halt gar nicht entscheiden kann, ob sie gut oder schlecht ist, und 2 dann eher dagegen, 1 ganz dagegen, 4 eher leicht dafür, aber halt noch diese differenzierte Betrachtung, die Arne eben erwähnt hat, mit einfließen lässt, und 5 ganz dafür. Wie willst du das auswerten? Das ist eine Matrix. Nein, diese Fragestellung macht aber Sinn vor dem Hintergrund, was Arne eben gesagt hat, um zu vermeiden, eine klassische Ja-Nein-Situation schwarz-weiß zu vermeiden. Was ein bisschen Sinn macht, nach meiner Meinung. Aber bei dann finde ich jetzt aber schon besser, wenn man hier, so wie wir es jetzt drin haben, da haben wir alle 3 Punkte drin. Ja, also man kann natürlich eine differenzierte Meinung zu Staatsschulden haben und trotzdem gegen die Schuldenbremse sein. Ja, lass uns doch praktisch Du hast das falsch eingetragen, Arne. Du hast doch nicht Staatsschulden gemeint, oder? Doch, Arne hat Staatsschulden gemeint. Ich habe Staatsschulden gemeint und nicht Schuldenbremse, sondern das eigentliche Thema ist ja die Staatsverschuldung. Nee, okay, das Thema, was wir hier gerade besprechen, ist die Schuldenbremse, die im Grundgesetz verankert ist. Ja. Ich finde, der dritte Teil, also was in Zeile 154 steht, passt nicht zu den anderen beiden. Ja, das sehe ich jetzt auch so. Ich habe eben drüber gelesen, habe also gar nicht gesehen, dass er Staatsschulden geschrieben hat und nicht Schuldenbremse geschrieben hat. Oh, sorry, das habe ich eben nicht wahrgenommen. Macht das Meinungsbild so einfach wie möglich. Ich werde da nicht mit teilnehmen, denn ich kann da nicht mit teilnehmen. Meine Meinung ist dazu zu differenziert. Ich kann sie euch maximal gern mitteilen. Wir wollen jetzt erstmal ein Meinungsbild haben. Genau, so. Bitte darum, dass die 19, die jetzt hier sind, bei Pro oder Contra jeweils ein Plus 1 machen. Kann mir jemand den Link zu dem Pad, wo ich mich eintragen kann, schicken? Man kann sich in 2 Sachen eintragen, wenn ich das richtig gesehen habe. Man kann prinzipiell dagegen sein, aber eine differenzierte Meinung vertreten, ja? Dann würde ich vorschlagen, dass man zu 52, 53 noch eins reinmacht. Praktisch nicht pro Kontra, sondern neutral. Das wäre dann eine Enthaltung, ja? Ich meine, das wird doch jeder in seinem Gefühl sagen können, dass er entweder ein bisschen mehr Pro- oder ein bisschen mehr Kontra-Argumente für deine Schuldenbremse hat. Mehr geht es ja hier gar nicht, sein Meinungsbild. Ja. Das Hauptproblem besteht natürlich, weil wir in einem gemeinsamen Währungsraum mit verschiedenen Ländern sind. So, das ist die Hauptproblematik, warum die Schuldenbremse in gewisser Weise Sinn macht. Aber man muss halt darüber diskutieren, dann in welcher Form. Richtig. Weil ich gegen die jetzige Form bzw. die Ideologie, die hinter der Form steckt, bin, aber trotzdem für eine Schuldenbegrenzung, dann kann man jetzt halt bei dem Meinungsbild jetzt so nichts sagen, aber ist auch nicht weiter schlimm. Wieso? Es geht doch hier um die aktuelle Schuldenbremse und um keine mögliche andere. Ja, ich ändere mal das Meinungsbild. Du differenzierst es vielleicht, aber andere vielleicht nicht. Ja, so geht's nicht. Ich glaube, letzten Endes, die Schuldenbremse ist schlicht eine ausgeformte, legalisierte Form des Versuchs ausgeglichener Haushalte. Und die Piraten sollten im Grunde genommen die Entscheidung treffen, sind sie für ausgeglichene Haushalte im Prinzip oder dagegen. Und die Schuldenbremse ist nur ein Instrument. Und meine Güte, ob man, das läuft darauf hinaus, ob man eine Ampel haben will oder einen Kreisverkehr. Also beides muss funktionieren. Darum geht's doch gar nicht. Spiratus ist zum Beispiel dagegen, dass der Staat ausgeglichene Haushalte hat, weil er der Meinung ist, dass sozusagen ein Nachfragedefizit permanent entsteht, ne? Als Beispiel. Das ist ziemlich schlau von ihm. Schulim, ich glaube, du hast wirklich einen guten Punkt getroffen. Du hast gar praktisch diese Formulierung, ob man im Prinzip für ausgeglichene Haushalte ist. Und das, finde ich, ist aus meiner Empfindung heraus genau der Punkt, auf was es ankommt. Und wenn du sagst, das ist die Absicht, aber das ist noch nicht so richtig umgesetzt, der Schuldenbremse, dann müsste ich nämlich pro sein. Weil ich genau dafür bin, dass man sagt, man müsste im Prinzip ausgeglichene Haushalte haben, wobei ich ja noch dieses Konzept habe mit gute und schlechte Schulden, wo ich sage, gute Schulden darf man immer machen und schlechte Schulden sollte man nie machen. Aber da sind wir jetzt schon bei einer Unterscheidung wieder. Entschuldigung, sorry. Was wollte ich sagen? Moment. Also in einer Sondersituation, wie wir uns jetzt befinden, da macht es eigentlich Sinn, die Verschuldung nicht so streng zu handhaben. Weil in sogenannten, also in Deutschland haben wir keine Balance Sheet Realization, aber in der gesamten Währungsunion haben wir eine, wenn man über den Durchschnitt geht, und andere Länder haben das auch. In so einem Moment, was in einer Sondersituation darstellt, da kann man nicht einfach sagen, jetzt ist ein ausgeglichener Haushalt das oberste Ziel, Schulim, und an Arne gerichtet. In normalen Zeiten würde ich euch da eher wieder recht geben. Da ist dann höchstens noch die Frage, ob es systematische Zwänge gibt. Und das muss dann Rudi vielleicht nochmal erklären aus seiner Sicht, warum er vielleicht über diesen Sonderfall einer Balance Sheet Recession hinaus die Schuldenbremse ablehnt. Aber das bitte ich doch zu berücksichtigen. Es gibt einfach zwei unterschiedliche Fälle, wo man nicht immer sagen kann, jetzt ist der ausgeglichene Haushalt auf der staatlichen Seite wirklich das absolute Ziel, was man anstreben sollte. Darf ich mal kurz was sagen dazu, ganz kurz. Ich teile nicht deine Meinung. Wir haben seit 40, 50 Jahren immer Sonderfälle. Die Geschichte der Bundesrepublik ist die Geschichte der Notfälle, ja. Und wir sollten zwei Sachen unterscheiden. So, was der Arne gesagt hat, dass grundsätzlich, man nennt das Ordnungspolitik. Das heißt, die Fiskalpolitik ist geleitet von ausgeglichenen Haushalte. Dass, wenn man die Abweichung, können wir noch diskutieren, ob zum Beispiel das, was du sagst, jetzt tatsächlich die Situation ist, wo eine Abweichung zugelassen werden darf, ja. Und ob die Schuldenbremse momentan die richtige ist oder nicht, ist eine andere Frage. Das ist aber tagesaktuell. Und die andere Frage ist eine ordnungspolitische. Und ich sehe noch nicht, dass die Piraten bei dem Punkt, also zumindest der Arbeitskreis, bei dem Punkt schon eine einheitliche Meinung hat. Es wäre ganz gut, wenn man wenigstens bei dem Punkt sagen würde, prinzipiell, wenn nichts Besonderes passiert, hat der Staat seine Ausgaben und seine Ziele mit Gebühren und Steuern zu finanzieren, ohne Schulden. Und dann kann man entscheiden, wenn man sagt, nein, es ist immer ein keynesianischer Nachfragedefizit da ist, also wie der Piratus dafür ist, respektiere ich, teile ich nicht, ja, dann muss man anders vorgehen. Dann kann man jegliche Schuldenbremse, jede Begrenzung der Staatsausgaben eigentlich weg. Und man muss nur noch die konjunkturelle Situation berücksichtigen. So, am Moment, es dauert bei mir immer etwas länger, bis ich mich unmute, ja? Wenn ich nochmal auf den Punkt kommen darf. Es gibt ja auch in der Schuldenbremse schon die Regelung, dass bei entsprechenden wirtschaftlichen Lagen man Schulden machen darf. Praktisch, wenn es Konjunktureinbrüche und so weiter gibt. Es geht wirklich um die Frage, möchte ich langfristig einen ausgeglichenen Haushalt? Und das ist, denke ich, ist eine prinzipielle Frage. Und die hat die Bedeutung, dass ich sage, möchte ich über die Staatsverschuldung im Grunde genommen eine Rückverteilung der Steuern, nämlich an diejenigen, die die Staatsverschuldung halten, oder möchte ich den Staat gewissermaßen zwingen, dass er für die Ausgaben, die er entscheidet, auch die dafür notwendigen Steuern erhebt? Und das, denke ich, ist schon eine grundsätzliche ordnungspolitische Frage. Aber in den letzten 30 Jahren hat man sich ausgehend von den USA halt gegen dieses Modell entschieden. Wobei jetzt die Frage natürlich bleibt, inwieweit Deutschland in Zugzwang oder in Handlungszwang durch das Vorgehen der Amerikaner gekommen ist. Ich erinnere an den Herrn Scharf, der Bene und den Wischer, glaube ich, habt das auch gelesen, der die angebotsorientierte Wende für die sozialdemokratischen Parteien, also er ist Professor am Max-Planck-Institut gewesen ist, darauf zurückgeführt hat, dass die Amerikaner Anfang der 80er Jahre in eine Hochzinsphase gegangen sind und dadurch eine nachfrageorientierte Politik verunmöglicht wurde und nur noch eine angebotsorientierte Reaktion innerhalb dieses Systems möglich geblieben ist. Also das muss mitbedacht werden bei diesen ordnungspolitischen Vorstellungen, die ihr äußert. Matthias, das ist für meine Begriffe, ist es eine grundlegende politische Schwäche schönreden. Ich glaube, wenn man die politische Landschaft beobachtet und auch die eigene Erfahrung, dann wird man immer feststellen, Schulden machen ist im Kontext eines Staatshaushalts etc. immer die einfachere Variante, als die Steuern zu erhöhen. Und praktisch die Politik lässt sich deshalb aufgrund dieses Dilemmas immer eher in die Richtung Schulden machen drängen, als dass sie sagt, okay, wenn ihr, liebe Bürger, diese Leistungen vom Staat wollt, dann müsst ihr B, das dafür aufbringen an Steuern. Punkt. Und das ist meines Erachtens das eigentliche Dilemma, um das wir diskutieren sollten. Der Rest ist meines Erachtens Gerede. Dann haben die Amerikaner dann in Anfang der 80er genau diesen Ausweg gewählt, den du eben beschrieben hast. Nicht nur die Amerikaner. Nicht nur die Amerikaner. Aber von denen geht der Impuls aus, das meine ich einfach. Die anderen haben dann irgendwie einen Zugzwang, der sich daraus entwickelt, aus dieser Ausgangssituation. Also das ist wirklich sehr schön bei Scharf zu lesen, kann ich jedem empfehlen. Bene, hast du dieses Papier irgendwie verfügbar? Kannst du das mal posten? Finde ich aber auch zu einfach, nur die Schuld auf die Amerikaner zu schieben. Das mache ich auch nicht. Also, aber ich habe halt bei diesen Ordnungspolitikern, muss ich immer die rein aus dieser deutschen Position heraus denken, die vergessen dann immer insgesamt, dass sie in einem Gesamtsystem irgendwie halt eingebettet sind. Matthias, ich glaube, von der Sache her geht es dann darum, möchte ich einen Teil des Haushaltes über Inflation oder über Steuererhöhung finanzieren? Das ist dann im Kern die Frage. Kreditausweitung ist nicht zwingend Inflation, ja, weil dann wäre jede Investition inflationär. Also da gehe ich recht. Wir haben ja diskutiert und das ist ja, glaube ich, allen klar. Es besteht kein direkter funktionaler Zusammenhang zwischen jetzt Geldmenge, Ausweitung, Inflation, aber es entsteht ein indirekter und bedingter Zusammenhang. Das heißt, unter bestimmten Bedingungen etc. Aber ich glaube, die Logik sagt, die Geldmenge muss mit der Inflation was zu tun haben. Weil wenn sie das nicht hätte, dann könnte man in der Tat einfach jedem eine Gelddruckmaschine geben und jeder druckt sich so viel Geld, wie er will. Nee, das habe ich jetzt gar nicht gemeint. So, es gibt ja produktiven Kredit oder investiven Kredit und dann gibt es halt noch den, wo man die Kohle einfach in den Konsum steckt. So, und wenn jetzt der Staat Brücken baut, wenn der Staat eine Schule hinstellt etc., dann finde ich das jetzt nicht unbedingt verkehrt, wenn er das über einen Kredit erstmal vorfinanziert. Schule? Okay, jetzt nur zurück Folgendes. Tatsache ist folgende. Eine, so wie der Arne sagt, eine Finanzierung über Steuern und Gebühren tut sichtbar irgendjemand weh. Der organisiert sich und macht das Leben schwer, den Politiker. Politiker haben nicht das Gemeinwohl im Auge. Ja, die Politiker haben grundsätzlich ihr Wohl im Auge. Das haben wir jetzt in Bayern gesehen und das sehen wir überall. Und wenn man überlegt, was die alle zum Teil mit allen Verdiensten persönlich haben, die stecken vermutlich jeden von uns mit einem Einkommen von 3 bis 4 Mal. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist nämlich folgende, wenn der Piratus recht hat, dass wir ein grundsätzliches Defizit haben, sozusagen in der Nachfrage, die wir weder mit Ausland noch mit Investitionen ausgleichen können, also eine richtig fürchterliche keynesianische Welt, dann ist eine Staatsverschuldung unvermeidlich, ja, und der gegenüber ein Wachsen der Geldforderungen, weil das, es, und sei es, dass man nimmt und, oder man nimmt es über ein Vollgeldsystem, dass der Staat das sich von den Banken leiht, aber da entstehen wieder Ersparnisse, denn letzten Endes auf dem bestehenden Sozialprodukt ist das Geld da von den Leuten, die es nachfragen, plus ein Defizit, der nicht nachgefragt. Dieses Defizit kommt vom Staat. Der Staat holt sich das Geld von mir aus über Geld, über die Druckmaschine, aber die Leute, die ihr Geld nicht ausgeben, sparen das. Also entsteht eine höhere Geldmenge. Es entsteht deswegen noch lange keine Inflation. Das Geld ruht sozusagen, ja. Und wenn diese Antwort negativ ist, also was Piratus, so habe ich ihn verstanden, also ich will ihm nicht Unrecht tun, wenn wir zum Ergebnis kommen, nein, dass wir haben keine keynesianische Welt, wir haben eine ganz andere Welt, ja, dann sollte der Staat gefälligst, dann läuft es anders, dann bedeutet es nämlich Folgendes: auf ein Bruttosozialprodukt, ja, stürzen sich sozusagen die Einkommen aller Wirtschaftssubjekte. Deren Einkommen wird nicht ab für die Staatsbediensteten, wird nicht via Steuern absorbiert, sondern die Staatsbediensteten werden über die Geld, Druckmaschine bedient. Das ist genau der Punkt, wo die Inflation auf einmal entsteht. Das bestehende Produkt steht eine monetäre höhere Nachfrage. Wenn das das System ist, dann ist der Mugabe von Simbabwe, glaube ich, der Mann mit der größten, der müsste für den Nobelpreis vorgeschlagen werden. Der finanziert nämlich seinen Staat immer über die Gelddruckmaschine. Und noch einen letzten Gedanken, das Finanzieren über Inflation, über Gelddruckmaschinen ist typisch für Staaten mit schlechter finanzieller Infrastruktur, mit schlechter Steuerinfrastruktur, ist es eines normalen Staaten, westlichen Staaten, eigentlich nicht würdig. War lange genug. Also darf ich auch wieder Moment. Reden dagegen. Also wenn man mal betrachtet, das Problem, wie Arne es gesagt hat, dass die Politik einfach nicht wagt, es über Steuern zu machen, wenn sie einen Finanzierungsbedarf hat oder den Infrastrukturmaßnahmen oder den Ausgaben in einer Gemeinschaft irgendwie nachkommen zu können, sondern eher die Verschuldung wählt. Das war ja eigentlich der Grundgedanke. Diese politische Entscheidung, dass das zweite die leichtere Entscheidung ist. Dann haben wir bis in den 70er Jahren haben wir hohe Steuern gehabt in allen OECD-Ländern. Und das widerspricht dir, Schulim, dass das in den westlichen Ländern nicht möglich wäre. Es ist einfach damals ein paradigmatischer Wechsel vollzogen worden von dieser hohen Besteuerung zu einer ganz tiefen Besteuerung. Und der ging auch wieder aus von wem? Von den USA und von Großbritannien. Und der hat etwas in Gang gesetzt, wo ich wieder bei dem Zugzwang bin an die anderen. Arne, wie erklärst denn du dir, dass wir haben das noch dann hochgehalten, den Höchststeuersatz unter Kohl bis 1998 war der über 50%. Also sogar noch über 10 Jahre länger, als die Amerikaner schon auf 32,5 unten waren, nachdem er vorher bei 70 war, Anfang der 80er Jahre. Und das ist der Ausgangspunkt, dass auf einmal hier, und da frage ich mich, warum wurde das damals so gemacht? Wieso wurden die Steuern auf einmal so zurückgenommen, dass die Staaten dann irgendwie wie in einem zwangsläufigen Roadmap in diese Verschuldung dann laufen mussten? Weil das Wachstum zurückging und die halt Wachstum ankurbeln wollten. So, das war, denke ich, der Hauptgrund. Und dann kommt man halt in so einen Steuerwettbewerb rein, der sich über den ganzen Globus gezogen hat. Und die europäische Integration ist ein Musterbeispiel, um dieses Rad endlich wieder zurückzudrehen. Ja, und das war ja auch das Argument von Rot-Grün, da gerade von Schröder damals, dass gesagt wurde, wir müssen die Unternehmenssteuern und auch die Steuern der Einkommensmillionäre unbedingt senken, weil dann investieren sie mehr und dann schaffen wir neue Arbeitsplätze. Und das war ein Schuss in den Ofen. Eben, es war ein Schuss in den Ofen. Und die Grünen und die SPD haben in einem Punkt recht, die sagen eigentlich Steuern hoch. Und nachdem diese ideologische, demagogische Erläuterung, also jetzt bin ich noch müde von gestern, auf die Fahne schreiben, gescheitert ist, was hindert uns daran, dafür zu stehen, dass wir jetzt für ausgeglichene Haushalte sind? Und je nachdem, wenn einer glaubt, soziale Wohltaten mit und ohne Anführungszeichen notwendig sind, dann muss er das Geld sich irgendwo holen. Aber bitte nicht per Kredit. Von mir aus für 60, für 70, für 80%, wenn er glaubt, dass es funktioniert, aber nicht über diesen Kredit. Ich glaube, es ist noch ein Aspekt, und zwar der Aspekt, dass es tatsächlich ein gewisser Wertewandel gab. Ich glaube, gerade wenn man aus dem süddeutschen Raum, sprich aus Baden-Württemberg kommt gebürtig, da ist Sparen ein Wert an sich. Und diese sparsame Lebensführung etc., ich glaube, Verschuldung ist zu einem hohen Maße tatsächlich so eine Einstellungssache. Eine Einstellungssache, wie man grundsätzlich dem Leben gegenübersteht. Und das wurde aufgeweicht. Und was jetzt noch dazu kam, und das wurde schon angesprochen, die Staatsverschuldung ist ja, sagen wir mal, ist bestimmten Ereignissen auch geschuldet. Wie beispielsweise durch die Finanzkrise 2007, 2008, da ist wieder ein Sprung gekommen, etc. Das heißt, immer bei Finanzkrisen wurde dann insbesondere die Staatsverschuldung ein Stück hoch gepusht. Und das hat dann dazu geführt, dass gewissermaßen bestimmte Grundwerte und ein Grundkonsens, der da war, dass der mitverantwortlich aufgebrochen. Und dann würde ich dir, Matthias, recht geben. Ich glaube, dass schlechte Vorbild der Amerikaner hat dann noch das Übrige getan. Die Wiedervereinigung war auch ein wichtiger Baustein. Also, genau, das war auch so eine Schwelle. Aber es gibt ja noch einen anderen Punkt, wo ich sage, man muss nicht alles hundertprozentig durch Steuern finanzieren, das ist ja der eine Punkt, sondern wenn in einem Vollgeldsystem der Geldschöpfungsgewinn, der ja nicht ganz unerheblich ist, der könnte einen Teil der Finanzierung darstellen. Man muss aber auch noch eines betrachten. Wenn ein Land wie Deutschland mit solchen heftigen Überschüssen, ja, wenn dann die Bevölkerung das Kapital exportieren möchte, und eben es gibt keine Investoren im Inland, die diese Ersparnisse aufnehmen und dann im Inland investieren. Dann kann sich der Staat natürlich schon sagen, ja, rein allokationstechnisch wär's doch jetzt besser, wenn wir unser erarbeitetes Kapital hier im Inland wiederum investieren. Dann könnte der deutsche Staat sagen, ja, ich erhöhe jetzt meine Verschuldung, um hier die Straßen wieder in Ordnung zu bringen und so weiter, anstatt das Kapital ins Ausland zu schaffen. Diese Überlegung, die gibt's ja auch noch. Rudi, ich glaube, wir sollten jetzt auf eine Wortmeldungsliste übergehen, oder? Weil sonst kommen einige, die nicht so schnell reagieren, dann gar nicht zu Wort. Ja, das können wir gerne machen. Wortmeldungspad liegt ja an, sonst, weil ich habe ein Problem mit dem Mumble-Chat, weil da auch so viel reingeschrieben wird. Also ich möchte euch bitten, dann das Wortmeldungspad zu nutzen. Das ist Pad Nummer 240. Matthias hat es gerade gepostet. Als erstes hat sich aber Arne hier noch gemeldet, den habe ich noch im Überblick. Ja, ich wollte auch mal zu dem Punkt der Ursachen. Mir ist jetzt gerade, ich habe rumgemacht, entfallen. Ich bring's, wenn ich's wieder einfällt, komme ich nochmal. Schule. Du musst dich entmuten. Du hast dich zugestellt. Das weiß ich, aber das Problem ist, ich habe ein iPad und ich muss so ungefähr 3-4 Programmstufen runter. Vom Pad rüber da, da war natürlich, brauche ich nicht zu belästigen. Der iPad ist sehr furchtbar unpraktisch für so eine Veranstaltung. Ja, die Frage, ob der Staat sich verschulden soll, ist nur zu berücksichtigen unter dem Kapitalexport. Ja, und Kapitalexport bedeutet nur Folgendes. Nicht, dass man einfach drauf schickt. Ich rede nicht davon, dass der Mercedes seine Autos verkauft und die Insolvenzrisiko des Gläubigers sozusagen auf die Sparer umgelegt wird, sondern dass der Kapitalexport tatsächlich wie früher der Privatwirtschaft folgt. Es ist völlig normal, dass Kapitalexport stattfindet. Wenn wir ein normales Entwicklungsland anschauen, das von mir aus seine Eisenbahnnetze, seine Straßennetze, dann seine Bergwerke, seine Fabriken aufbauen, dieses Land ist auf Jahrzehnte, wenn es normal wirtschaftlich geht und auf Kapitalimporte angewiesen. Das heißt, der Rest der Welt muss es leisten und kann, wenn die Wirtschaft ordentlich arbeitet, damit rechnen, dass dieses Kapital mit vernünftigen Zinsen zurückgezahlt wird. Ja, nicht, also dass China macht oder die USA stellvertretend. Ich hoffe, ich neige nicht zu lange reden. Wenn jetzt andere da sind, dann höre ich auf, weil ich höre auch gerne zu. Moment mal, es dauert nur. So. Arne ist dran, sorry, ich meinte natürlich Stefan. Arne? Ja, mir ist jetzt eingefallen, was ich sagen wollte. Ich glaube, eine der wichtigen Maßnahmen, wenn man sagt, warum immer über Steuererhöhungen, eine der wichtigen Maßnahmen wäre, die Vermögenskonzentration abbauen und die Einkommensdiskrepanz abbauen. Das ist ja auch ein Merkmal, nach dem Krieg, die 10, 15 Jahre oder 20 Jahre nach dem Krieg, und da war sowohl die Vermögenskonzentration als auch die Einkommensdiskrepanz, sprich niedrigste Löhne, höchste Löhne, waren lange nicht so hoch wie heute. Und praktisch diese Spreizung, die führt natürlich dann auch dazu, dass praktisch die Nachfrage zurückgeht, weil natürlich, je höher die Einkommenskonzentration ist, je höher die Vermögenskonzentration und Einkommensdiskrepanz ist, desto niedriger ist der Konsum insgesamt. Matthias? Ja, da kann ich nur beipflichten. Also die ungleiche Entwicklung der Vermögen und der Einkommen spielt da eine wesentliche Rolle mit. Ist ja logisch, wenn die Steuersätze so zurückgegangen sind damals, hat es natürlich einen zusätzlichen Schub gegeben. Und das trifft dann genauso zu, wie du es eben gesagt hast, Arne. Aber ich möchte nochmal den Gesichtspunkt im Augenblick Deutschland und die restlichen europäischen Staaten in der Währungsunion ausleuchten. Wir haben jetzt die Situation, wo wir da ganz stolz sind, also die niedrigste Staatsverschuldung seit, was weiß ich, wurde ja heute gemeldet. Aber alle sagen eigentlich, jetzt müssten wir mehr machen, mehr ausgeben. Also um die anderen zu entlasten, nicht nur jetzt mit den Löhnen und so weiter, Lohnerhöhungen wie Rudi und andere und Flassbeck das ja fordern, sondern generell. Also das heißt, wir sind in einer verdammt starken Position, tun durch die Kapitalfluchtbewegungen und durch unsere Leistungsbilanzüberschüsse sowieso schon als Insel mit ganz niedrigen Staatsanleihenraten hier fungieren und verstärken den Effekt sogar nochmal mit der Schuldenbremse und dem ausgeglichenen Haushalt. Also das sind reine Vorteilsnahmen der Bundesrepublik Deutschland in dem jetzigen System, das jetzt temporär erstmal total positiv für Deutschland wirkt. Aber es ist ein verdammt egoistisches Verhalten, was wir im Augenblick gegenüber unseren europäischen Nachbarn an den Tag legen, auch mit der Schuldenbremse. Ja, und dazu kann kommt... Ich jetzt verstehen? Ja, Paul, du musst dich im Wortmeldungspad eintragen. Und dazu kann man natürlich dann auch noch sagen, dass wir alleine in Deutschland einen Investitionsstau in der Infrastruktur von knapp 1 Billion Euro haben. Wie soll das gehen, wenn wir nicht Schulden aufnehmen? Wir brauchen Geld, aber müssen das Schulden sein? Kein schuldhaftes Geld. Schule? Sorry, das dauert halt. Ja, aber dann kommen wir wieder zum... Der Rudi hat seinen Steckenpferde, ich habe meins, ne? Und ich denke, dass die Wirtschaft eigentlich auf der Mikroebene stattfindet. Es ist Hallo? Bin ich voll bei dir, Mikroebene. Auf der Mikroebene, ja, okay. Und es gibt Sachen, also die Mikroebene, und dann gibt es den sogenannten institutionellen Rahmen. Nicht umsonst ist die sogenannte Institutionenökonomie vor einigen, ich glaube, ein Jahr oder zwei Jahrzehnte entdeckt worden als ein wichtiger Bestimmungsgrund für, ob ein Staat sich gut oder schlecht entwickelt, ja. So, und wir gehen, also ich nenne das Elend der Makroökonomie, Rudi, ja, wir gehen davon aus, dass wir solche Blöcke haben. Wir vergessen das, was jeder, der ein bisschen Statistik hat, der weiß, dass ein Durchschnitt aus n Größen hat n minus 1 Freiheitsgrade. Das heißt, wenn du kannst nicht von dem Durchschnitt als die maßgebliche Geschichte da ausgehen. Und wir diskutieren immer auf der Makroebene. Wir diskutieren nicht auf die Institutionenebene. Wieso passiert das, dass auf einmal so viele Leute in diese Niedriglohn-Dinge abgedrängt worden sind? Wir blenden sozusagen die Verantwortung der Lohnfindung der Gewerkschaften komplett aus, ja. Wir schieben das alles nur der Politik zu. Und ich bin der Meinung, dass hier, ich weiß nicht, ob ich es liefern kann, ja. Das vielleicht nur als Reaktion immer auf Rudi oder auf Piratus oder auf andere, ja. Aber ich bin der Meinung, dass das, was du sagst, ja, nichts bringt. Wie soll man reagieren über diese Makro? Die Makroebene führt zu Verschwendung, zu Fehlerlokation. Du kannst doch nicht sagen, wir geben da viel, viel aus. Ja, willst du mir die Steuererhöhung machen jetzt? Das Ding gleicht sich sowieso aus. Du willst Geld ausgeben für die Infrastruktur. Voilà, warum nicht über die Steuern? Du kannst auch ruhig die Leute stärker besteuern, die sogenannte Ersparnisse bilden, also die sehr hohe Einkommen. Im Übrigen, diese Steuersätze, wenn du so guckst, da passiert Folgendes. Die obersten 1% werden geschickt oder 1 Promille werden geschickt gespart. Steuervermeidung oder die Steuerersparnis findet überhaupt nicht über die Steuersätze. Die findet über die bilanzielle Gestaltungsmöglichkeiten und die Definition, welches Einkommen zu besteuern ist. Siemens Zinsen zum Beispiel nach Dublin werden eben in Dublin versteuert. Das ist ein Klacks, das zu ändern. Ein Klacks theoretisch, nicht politisch. Das weiß ich, dass es nicht geht. Es ist ein Klacks gedankenmäßig, das zu ändern und dafür sagen zum Beispiel, dass sämtliche, also nur als Beispiel, ich unterbreche sofort, wenn einmal dazwischen quatscht. Ich habe nur gesagt, dass wir haben vier weitere in der Wortmeldungsliste. Okay, da komme ich sofort raus, weil es macht mir auch Spaß zuzuhören. Moment, es dauert nur ein bisschen. Paul. Ja, ich hatte so ein technisches Problem, aber ich wollte nur sagen, also die Steuern, der Matthias hat ja die Historie angesprochen, warum sich das dann eben auch bei uns geändert hat, von 54% runter zu auch amerikanischen Verhältnissen. Ich finde, der Ton auf dieser Welt geben eben halt auch die Produkte und die Branchen dementsprechend an. Ja, und das heißt natürlich auch gerade Wehrmacht, Rüstungsausgaben, Außenpolitik und so weiter, was da alles investiert werden sollte, musste, und darum wurden auch deswegen die Steuern nach unten gebracht und natürlich auch den Aktienmarkt zu stärken. Das kam noch hinzu, und da hat sich eben Deutschland dann eben mehr in die Abhängigkeit bringen lassen oder auch dem Diktat Amerikas dementsprechend angepasst, und dazu ist es dann gekommen. Ja, und wir haben ja jetzt hier unsere Terrordebatte, und zwar überall, in allen Bereichen. Fischer? Jo, danke. Ich würde gerne wieder zurück zum Thema kommen. Das da nämlich war, dass die NRW-Fraktion über die Schuldenbremse reden möchte und uns gefragt hat, was wir dazu sagen. Oder wie auch immer, um uns daran beteiligen. Ich glaube, wir sind uns, auch wenn ich das Meinungsbild betrachte, relativ einig, dass die derzeitige Formulierung im Grundgesetz der Schuldenbremse Murks ist. Aus ausarbeitungstechnischen Gründen, aus ideologischen Gründen, aus den Gründen, warum sie machen wollen. Jetzt wäre die Frage, das könnten wir denen natürlich mitgeben. Wir könnten es auch noch begründen und ausarbeiten. Das wäre das Erste. Und als Zweites könnten wir eine Ausarbeitung erstellen, die darin fußt zu sagen, ja, wir können uns auch eine Schuldenbremse oder eine Schuldenbegrenzung vorstellen, aber keine Ahnung, nur für die und die Bereiche oder die an irgendwelche Faktoren gekoppelt ist, die die Sparquote betreffen oder ähnliches. Und dann wäre meine Frage jetzt, wollen wir diese zwei Dinge tun? Bevor wir sie beantworten, Matthias? Ja, ich würde sagen, die zwei, die noch drinstehen, hören wir noch, und dann trotzdem sehr guter Einwand, Wischer, um uns wieder auf die Ausgangsfrage zurückzubesinnen und nicht zu weit abzuschweifen. Dennoch muss ich jetzt einen Gesichtspunkt nochmal haben. Ich habe eine Diskussion in Phoenix gesehen, die letzten Tage, am Wochenende war das, und Bene hat es auch gesehen, zumindest teilweise. Da waren der Helmut Schmidt, der Merz, Friedrich Merz, der Altkanzler Schröder, der Aufsichtsratsvorsitzende der BASF, das war derjenige, der Geburtstag hatte, Foscherau heißt der, bei der BASF, und der Herr Brüderle von der FDP zusammengesessen, und der Frei vom ZDF hat das kommentiert. Und es war die Frage, Deutschland und die Herausforderungen der Globalisierung. Und ich sage euch, bis auf den Schmidt hat er die gesamte deutsche Politik nur von einer schwierigen Lage der deutschen Wettbewerbsfähigkeit in der globalisierten Welt gesprochen und wie wir die verbessern können. Als dann das Thema kam zu dem eventuellen Zahltag, der für Deutschland blühen könnte eines Tages, hat der Frei dann den Schmidt gefragt, wie denn das dann ablaufen würde. Würde es über Inflation laufen? Und dann hat er in das Mikrofon gegeben und hat dann der Schmidt gesagt, Zahlen. Der Zahltag wird auf jeden Fall kommen. Es ist nur eine Frage, und da versteht er die Frau Merkel, dass die denn unbedingt auf nach der Bundestagswahl verschieben möchte. Großes Gelächter im Saal. Und dann die Nachfrage vom Frei, wie werden wir denn zahlen? Dann hat der Schmidt gesagt, in seinem unnachahmlichen Art und Weise, entweder bar oder wir werden die Schulden streichen. Und dann frage ich mich, was hat dann das uns alles gebracht? Diese absolute Wettbewerbsfähigkeit, diese Überschüsse, diesen Kapitalexport von dir, Schulim, und diese ausgeglichenen Haushalte und diese Exportüberschüsse, die wir halt aufgrund der Zurückhaltung unserer eigenen Bevölkerung dann in die ganze Welt exportieren, dort, wo die Blasen entstehen oder dort, wo die Pakete zusammengeschnürt werden, die berühmten CDOs. Was hat es uns dann gebracht im Nachhinein? Alle anderen, die irgendwie dafür bezahlt haben, fahren Mercedes, BMW, haben deutsche Maschinen. Das ist doch super für die. Noch ganz kurz, kommen wir gleich zum Ende. Und da hat der Schmidt dann nochmal erinnert an das Stabilitätsgesetz von 1967. Und damals war der einheitliche Tenor, er war ja damals im Kabinett, in den 60er in der Großen Koalition, dass damals ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht eigentlich von der Bundesregierung angestrebt werden sollte. Das steht immer noch in der Verfassung. Und da hat dann die anderen Teilnehmer, die alle auf diesem Wettbewerbsfetisch rumgeritten sind, daran erinnert, wo wir heute sind. Meilenweit weg von diesem Gesetz. Bene hat mir vor kurzem einen Artikel zugesendet aus dem Handelsblatt, wo so eine Reminiszenz an dieses Gesetz, an dieses Stabilitätsgesetz mal gemacht wurde. Und ich weiß nicht, ob Bene das auch wieder findest, kann auch dann jeder lesen. Der hat gesagt, schon nach 9 Jahren hatte sich der Sachverständigenrat von diesem Gesetz verabschiedet und ist in die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik eingestiegen. Und wann war das? Genau wieder wie mein ursprünglicher Satz am Anfang. Die Amerikaner haben damit begonnen, alle anderen mussten folgen. Und wer meinen letzten Blogbeitrag gelesen hat von Volker Hellmeier von der Landesbank, die Amerikaner und Engländer treiben die anderen wie eine Herde vor sich hin. Lenken sie dahin, wenn sie dann die Zinsen erhöhen, dann fließen die ganzen Gelder, die dort in diese heißen Märkte gegeben worden sind, einfach zurück, wie jetzt wieder geschehen in den letzten 2 Wochen. Dort kommen überall Schwierigkeiten auf, es war bei der Asienkrise so, es war bei der lateinamerikanischen Krise so. Das geht alles von denjenigen aus, die das System an der obersten Spitze lenken können. Und nicht nur Prism und Tempora sollten wir hier analysieren, sondern wir sollten uns auch vergegenwärtigen, dass die gleichen Mechanismen auch in der Finanz- und in der Wirtschaftswelt wirken. Danke, Matthias. Dann nehme ich mal Wischers Anregung wieder auf, dass wir wieder zum Thema zurückkommen, zum Thema Schuldenbremse und NRW-Landtagsfraktion der Piraten. Ich sehe das auch so wie Wischer. So wie es im Moment im Grundgesetz steht, wird das von der AG Geldordnung mehrheitlich abgelehnt, zurzeit einstimmig. Wir sollten tatsächlich einen Alternativvorschlag formulieren, beziehungsweise eigentlich möchte die Fraktion ja Fragen von uns haben, die sie dann den Experten stellen können. Da könnte man natürlich auch so eine Frage stellen, können Sie sich vorstellen, dass man die Schuldenbremse auch anders formulieren könnte, wie zum Beispiel innerhalb der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung festzulegen ist, dass wenn der und der Sektor halt ein Defizit hat, dann bleibt ihm nichts anderes übrig und es ist nur die Frage, wo er denn diese Schulden aufnimmt. Er muss sie ja nicht bei privaten Banken aufnehmen, er könnte sie ja auch zum Beispiel bei der Zentralbank zinslos aufnehmen. Solche Sachen könnte man ja formulieren und ich würde es eigentlich ganz gut finden, wenn man sich da vielleicht, was haben wir morgen, Donnerstag, ich weiß nicht, was da für Termine schon sind, oder am Sonntag mal wieder, so eine Sonntagabendsitzung oder sowas, sich mal hinsetzt und was formuliert und das dann den NRW-Piraten an die Hand gibt. Arne hat sich zu Wort gemeldet. Ja, ich möchte auch anknüpfen, was Wischer gesagt hat. Mein Vorschlag wäre aber, dass wir nicht nur kommunizieren, dass praktisch die Schuldenbremse, so wie sie jetzt formuliert wird, abgelehnt wird, dass man auch dieses Meinungsbild, bist du prinzipiell für einen ausgeglichenen Haushalt, dass der aber auch eine große Mehrheit bekommen hat. Und meine Bitte an die Anwesenden ist, da noch auch entsprechend abzustimmen, sofern derjenige eine Meinung hat. Weil normalerweise würden sich ja die beiden Aspekte praktisch widersprechen. Wäre die Schuldenbremse gut formuliert, dann müsste man ja tendenziell zustimmen, wenn man für ausgeglichene Haushalte ist. Das war's. Ja, ich habe dann auch nochmal ein Meinungsbild in Zeile 159 unter deins gepackt. Bist du prinzipiell für ausgeglichene Handelsbilanzen? Auch das sollte man sicherlich nochmal ansprechen. Aber gut. Darf ich da noch einen Nachhang machen? Weil das hatte ich auch noch, ich hatte es nur gerade vergessen gehabt. Ja, ich glaube, das ist der wichtige Aspekt, was Nachhaltigkeit anbelangt. Wenn ich von anderen erwarte, dass ein fairer Wettbewerb und fairer Handel stattfindet, dann muss ich auch selbst fair sein. Und ich denke, der entscheidende Punkt ist, solange die Handelsbilanz nicht ausgeglichen ist und es nicht gute Gründe dafür gibt, tue ich im Grunde genommen zu Lasten des Auslandes, es sei denn, es ist strategisch, wie die Chinesen machen. Das heißt, mit billigen Produkten tun sie die Industrie absaugen und um dann selbst im zweiten Schritt dann die Preise erhöhen. Okay, wenn du dann dem zustimmst mit den ausgeglichenen Handelsbilanzen, das heißt also, dass sich das Ausland bei uns nicht mehr verschuldet, dann frage ich mich, wer soll es denn dann noch tun, solange die privaten Haushalte sparen? Dann müssen ja noch die Unternehmer, so wie es mal in den 60er Jahren war, wieder runter und mal wieder investieren und sich verschulden. Oder siehst du das anders? Ja, seit 2002 tun ja die deutschen Unternehmen nicht mehr sich verschulden, sondern sogar selbst sparen. Und das hat sich natürlich in den Nettoinvestitionsraten in Deutschland niedergeschlagen. Und das ist bis heute nicht wieder in den Verschuldungsbereich gegangen. Richtig. Ich habe mal Zeile 165 eine Grafik eingestellt, wo da kann man das wunderbar sehen, der Unterschied zwischen den 60er Jahren und den 2000er Jahren. Wobei natürlich damals die Volkswirtschaften viel geschlossener noch waren, Rudi. Das ist natürlich heute eine ganz andere Welt. Ja, aber man kann ja super in der Grafik sehen, wie Anfang der 2000er Jahre die Unternehmen angefangen haben, Überschüsse nicht mehr zu investieren, sondern zu sparen. Das ist natürlich auch der Unternehmenssteuerreform von Rot-Grün zu danken, die halt die Unternehmenssteuern so massiv gesenkt haben, dass die Unternehmen sagten, okay, aber meine Kunden haben ja keine Kohle mehr. Die kriegen ja nichts mehr, die kriegen ja auch niedrige Löhne von uns, da brauchen wir auch nicht mehr investieren. Da darf ich nochmal erinnern, Richard Kuh hat ja gesagt, dass die Deutschen ihre Balance Sheet Recession vor den anderen hatten. Wir hatten die von 2000 bis 2002, 2003 ungefähr. Damals haben sich unsere Unternehmen und auch die Privaten im Rahmen dieser neue Markt und DAX-Unternehmen, dieser Euphorie, die da verspätet über den Teich gekommen ist, auch da wieder Ausgangspunkt die USA, ich kann mich also nur wiederholen, so verschuldet gab, dass sie dann sich wieder entschulden mussten. Und aus dieser Lehre, da die Deutschen halt besonders auf diese, wie Arne vorhin schon gesagt hat, auf diese Sparmentalität anziehen, haben sie die Lehre gezogen, dass sie bis heute nicht mehr im vergleichbaren Umfang in die Verschuldung gegangen sind. Jetzt sind erste Ansätze in der Immobilienblase zu erkennen, wobei die auch kräftig vom Ausland mitfinanziert wird. Also nicht rein ein deutsches Phänomen ist. Aber bis zum heutigen Tag haben weder private noch Unternehmen wieder eine Netto-Kreditaufnahme, sodass der deutsche Staat in dem Moment, wenn er auch spart, dann vollkommen richtig, Rudi. Wo soll denn die Nachfrage herkommen? Die kann dann nur noch aus dem Ausland kommen und die bildet sich dann ab über 7% Leistungsbilanzüberschüsse in der deutschen Handelsbilanz. Ja, aber ich denke, man darf eins nicht vergessen. Du hast es schon angesprochen, Matthias, mit den Steuergesetzen. Die Steuergesetze, wenn gewissermaßen das Sparen bei den Unternehmen, das drückt sich ja dadurch aus über einbehaltene Gewinne. Sprich, anstatt praktisch höhere Dividenden auszuzahlen, dann wäre das Sparen bei den privaten Haushalten entschieden und dann hätten sich die Unternehmen das wieder durch Verschuldung zurückgeholt. Haben sie so gemacht, aus steuerlichen Gründen, sie haben es einbehalten. Das heißt, diese Entwicklung muss man differenzierter sehen und sie hat ja auch noch einen begründeten betriebswirtschaftlichen Grund. Und dieser Grund liegt darin, dass man in unsicheren Zeiten und in Zeiten, wo es auf und ab geht, praktisch mit hohem Risiko, dass es da natürlich sinnvoll ist, dass man eine Kriegskasse hat, sprich, dass man auch ein Geldpolster hat. Und von daher gesehen sagt das noch gar nichts aus, ob jetzt aus steuerlichen Gründen, anstatt das Gewinne auszuschütten, sie einbehalten werden. Es muss natürlich unterm Strich geguckt werden, wie hoch war tatsächlich die Investition. Das ist ja der entscheidende Punkt. Und was die Verschuldung anbelangt, da habe ich immer den Eindruck, da wird eines vergessen. Es gibt ja außer der Nettoverschuldung eines Sektors, gibt es auch ja die Bruttoverschuldung. Und die Bruttoverschuldung ist ja eigentlich das, was die Verschuldung ausmacht. Das heißt, selbst wenn weder die Unternehmen Schulden machen, noch der Staat Schulden machen, kann die Sache ist das Sparen in keiner Weise gefährdet, wenn innerhalb des Sektors Nichtbanken oder Haushalte dort eine Verschuldung und Guthaben stattfindet. Ja, da verweise ich mal auf Zeile 169 unten, aber okay. Wischer? Die Diskussion hat sich gerade ein bisschen wieder im Kreis gedreht. Es müssen nicht zwangsläufig, nur wenn private und Unternehmen sparen, muss sich nicht zwangsläufig der Staat verschulden. Das ist wieder diese ausgeglichene Haushaltsdiskussion. Der Staat könnte auch einfach die Sparguthaben reduzieren durch Steuern. So, aber wieder zurück. Rudi hat vorgeschlagen, am Sonntag oder Donnerstag sich zu treffen. Ich bin leider nicht da, aber ich möchte das nochmal aufwerfen, ob wir nicht da jetzt was vereinbaren können. Herr Pinato? Ja, ich möchte zwei Punkte noch anmerken, die ich jetzt im Gespräch nicht gehört habe. Bin aber auch erst später dazu gekommen, muss ich sagen. Erstens halte ich das Bruttosozialprodukt als Indikator oder als Bemessung für die Schuldengrenze, für irgendeine Schuldengrenze für ungeeignet, weil letzten Endes die Verschuldung wieder ins Bruttosozialprodukt einfließt und somit das erhöht. Das heißt, je mehr Schulden ich mache, umso höher wird dieses Bruttosozialprodukt und umso mehr Schulden kann ich machen. Das ist der erste Punkt. Also ich halte das für eine ungünstiger Kennwert, um hier eine Schuldengrenze festzulegen. Punkt 1 ist es eben von einem Vorredner, weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, gesagt worden, so um 2000 sind die Investitionen zurückgegangen und die Unternehmen haben ja Kriegskasse gebildet, ebenso die Verbraucher. Das hat im Wesentlichen meines Erachtens sehr damit zu tun mit der Einführung von Basel 1 bis 4. Mittlerweile sind wir ja bei 4. Also Basel 2, Herr Binator. Basel 1 war viel früher. Ja, Basel 1 war viel früher, das ist schon richtig. Aber dann kam Basel 2 und das war die wesentliche Grenze. Und jeder Unternehmer weiß, um diese Zeit hat man vorher Kredit bekommen, ich sag mal blanko, ohne Probleme, ist es immer sehr viel schwieriger geworden, insbesondere für Investitionen, Kredite zu einem vernünftigen Preis zu bekommen und auch eben Risikokapital zu bekommen, von Banken ganz zu schweigen. Und das hat im Wesentlichen dazu beigetragen, dass gerade zu dieser Zeit gingen dann in immensen Umfang die ganzen Firmen pleiten los, weil sie auf einmal auf den Trocknen gestanden sind, weil die Banken den Geldhahn dicht gemacht haben. Und das war zur damaligen Zeit, ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie das praktisch von einem Jahr oder vom anderen wie als ob man einen Schalter umgelegt hätte, losgegangen ist, dass der Geldhahn zugedreht worden ist, gerade in den mittelständischen Unternehmen. Und das halte ich für ein großes Problem in der deutschen Wirtschaft, dass der Mittelstand ungenügend gefördert wird, meines Erachtens nach. Danke. Matthias? Also wir haben eine einzigartige mittelständische Struktur, Herr Binator, die nur in den deutschsprachigen Ländern überhaupt in weltweit vorhanden ist und die stützt sich auf die Volks- und Raiffeisenbanken und die Sparkassen und enge Verbindungen zwischen den mittelständischen Unternehmen und diese Form von Banking. Das bedeutet, dass die deutsche mittelständische Industrie hauptsächlich auf Kredite, wenn sie nicht Eigenkapital stark mittlerweile ist, wir haben ja auch viele Hidden Champions, darauf zurückgreift und nicht über den Kapitalmarkt gegangen ist. Ausnahme, die damalige wilde Zeit, aber viele der Eigentums- oder personengeführten Unternehmer sind nie an den Kapitalmarkt in Deutschland gegangen. Das beklagen die Angelsachsen in jeder Diskussion und wollen sie dazu verführen. Ich halte das für gut so, wie das war. Zurück zu Basel II. Du hast vollkommen recht, was du gesagt hast. Wer hat denn Basel II gefordert? Das waren die Amerikaner. Und wer hat Basel II nicht ratifiziert? Das waren die Amerikaner. Und wer hat im Jahre 2006 die interfinanziellen Vorschriften in Amerika so geändert, dass alle Großbanken im Prinzip mit nicht mehr auf ihre Bilanzen achten müssen, sondern mit unbegrenzter Feuerkraft operieren können, wie kleine Zentralbanken? Auch die Amerikaner. Das heißt, auch dort geht der Impuls wieder von dort aus. Während bei uns die harten Vorschriften umgesetzt worden sind mit den Folgen, zusammengefallen noch mit dieser Vermögenspreisblase über den neuen Markt und über die DAX-Werte, die sind ja in Deutschland von 8.000 auf 2.000 zusammengebrochen und den neuen Markt gibt's schon lange nicht mehr. Haben wir uns da dran abgearbeitet, was die Amerikaner uns als AIDA hineingelegt haben? Also auch da wieder die Zusammenhänge, sie führen immer nach London und nach New York. Ja, Paul? Ja, ich freue mich wahrlich über die Worte von Matthias. Also ich kann sie gern treffender sagen und so weiter. Auch, dass er die USA so deutlich, naja, so an den Pranger stellt, sage ich mal. Ich möchte das also auch voll unterstreichen, was Matthias jetzt hier gerade gemeint hat. Und die betrachten Schulden machen als eine Methodik, um andere um viele Menschen vom System abhängig zu machen. Und zwar dann eben, dass eben auch Lobbyisten, eine kleine Gruppe von Lobbyisten und Machthabern, dann auch eine Vielzahl von Menschen diktieren können. Und damit auch ihre Produkte, und damit meine ich auch gerade Rüstungsprodukte und auch die kriegstreibende Produkte auch nach vorne zu bringen. Und das USA-System, würde ich mal behaupten, hat eben den Zuschnitt, dass sie eben keine friedliebende Politik haben will, sondern eher eine sehr kriegerische Politik nach vorne bringt. Das fängt schon in der Schule an, wo schon kleine Kinder mit 4-5 Jahren lernen, wie man eine Waffe und eine Pistolen bedient. Das haben wir hier in Europa nicht, aber das würde jetzt auch gerne man auch gerne sehen hier in Europa, dass eben diese Zustände sich auch ausweiten und dass man da auch diese Produkte auch absetzen kann. Also das sollte man auch mit berücksichtigen, und ansonsten schließe ich mich, wie gesagt, Matthias, voll und ganz an. So, Rudi, dein Vorschlag mit Sonntag nochmal. Yep, also zwei Vorschläge, zwei Termine stehen im Raum, morgen Abend oder Sonntagabend. Zum Sonntag würde ich mal sagen 19 Uhr, hatten wir das letzte Mal auch, das ist eine gute Uhrzeit, da haben die meisten schon ihren Familiensachen erledigt. Also morgen ist bestimmt ungünstig, weil wir dann 3 Tage am Stück harte Diskussionen gehabt hätten oder lange. Yep. Ich habe mal meine Vorschläge in 165, 166 eingetragen. Ey, Stimmbürger, was soll das? Das Pad kommt dann mit der Einladungsmail über die Mailingliste. Also, Vorschlag. Wenn wir so viele Gäste haben, heute können wir nochmal allen empfehlen, oder kann noch jemand, Piratos, du, das Video, das 7-minütige Video, das erste der AG-Geldordnung, nochmal in die Chatleiste posten, dass auch die normalerweise nicht hier oft zu Gast sind, sich das mal anschauen. Erste Produktion aus dem Arbeitskreis interne Bildung der AG-Geldordnung, einfach mal anschauen. Danke. Okay, ihr könnt in Zeile 165, 166 Euro plus 1 reinschreiben, ab entweder morgen Abend, dann morgen wahrscheinlich 20 Uhr oder Sonntagabend 19 Uhr, um dort ein bisschen was zu schreiben für unsere 20 Piraten in NRW. Übrigens nochmal zu dem Thema, während ihr dort abstimmt, gerade Matthias, dass du so bemängelst, dass Amerika halt sich, auch der Paul hat es ja stark bemängelt, dass Amerika sich so stark verschuldet, um dann unsere Produkte zu kaufen. Das muss man sich ja auch mal vor Augen führen. Also wir produzieren hier, wir arbeiten für, ich sag mal sehr provokant, zu Hungerlöhnen, machen halt die ganze Arbeit, produzieren und die Produkte, die wir dann gegen Schulden der Welt überlassen. Da bin ich doch eher der Freund davon zu sagen, na, wenn die Schulden machen können, dann können wir es doch auch. Und dann gucken wir mal, wer halt besser lebt in dem Land. Also es kann nicht sein, dass wir hier ackern wie die Blöden und unsere eigene Bevölkerung, nicht nur in Deutschland, auch in Europa, leidet darunter. Ich finde, da sollte man mal andere Ansätze verfolgen. Ja, und bitte, Rudi, auch die ganze Welt mal mit betrachten. Ja, da ist ja auch ein ganz großes Ungleichgewicht, dass eben in Afrika sich keiner gewisse Dinge leisten kann, Asien oder Südamerika und so weiter, da auch viele Leute, sieht man jetzt hier auch beim Confed Cup in Brasilien und so weiter, ja, eine kleine Anzahl, die im Stadion sitzt, die kann sich sowas leisten, aber die große Masse hat es mittlerweile durchblickt, dass sie links liegen gelassen worden sind und überhaupt nicht an diesen Produkten partizipieren können. Selbst das Essen vernichten wir, ja, obwohl dann zig Hektar, Millionen an Hektar Fläche vorhanden ist, um die ganze Welt damit zu versorgen mit den Essensvorräten. Das wird alles ausgespart und das ist ein ganz tiefer, trauriger Zustand. Da gebe ich dir hundertprozentig recht und Matthias, du bist gleich dran. Ich gebe auch dem Wischer recht, dass die Armut in den USA größer ist als in Deutschland. Das hat aber sicherlich andere Gründe. Aber ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass wir hier in Deutschland seit 20 Jahren die sogenannten Tafeln haben, wo halt die Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, warum auch immer, halt an Bedürftige verteilt werden. Diese Tafeln sind für mich der Ausdruck des Versagens der Politik in den letzten 20 Jahren. Matthias? Ja, Es sind ja von einigen Vorrednern angesprochen worden, dass die Amerikaner sich verschulden und die Produkte praktisch der anderen kaufen. Da fragt sich natürlich, warum das so ist. Also, warum denn die amerikanischen Staatsanleihen oder die amerikanischen Märkte die begehrtesten sind? Sie sind die liquidesten, die sind die größten. Und wo soll man denn sein hart erwirtschaftetes Geld denn sonst hinbringen, wenn man Leistungsüberschüsse machen will, beziehungsweise gemacht hat? Die Chinesen machen es dann einfach, indem sie ihre Währung tief halten, die kaufen dann die amerikanischen Staatsanleihen. Die Deutschen machen das nicht, weil sie ja, wie gesagt, in einem Euro, in einem freien Wechselkurssystem sind und auch die Schweizer und so weiter. Und die legen das dann, wie gesagt, selbst in Vermögenspreisblasen, wie vorhin genannt, oder in Produkten, in Finanzprodukten an, wie geschehen in den letzten 10 Jahren. Nein, das eigentliche Kern ist, dass derjenige, der die Weltleitwährung stellt, muss Dollar ins System bringen, die dann draußen benutzt werden. Das ist fast eine Zwangsläufigkeit. Das Land, wo die Weltleitwährung stellt, die Fed ist in einer doppelten Position. Sie sorgt nicht nur um die Geldpolitik in Amerika, sondern sie muss auch mit beeinflusst aktiv das Geschehen weltweit. Das ist mehrfach deutlich geworden. Auch die EZB. Auch bei der AIG-Rettung ganz deutlich geworden, ist einer von 2 Fällen, wo wir überhaupt jemals erfahren haben, für was die Bankenrettungsgelder verwendet worden sind. Es gibt nur 2 Fälle bisher, HRE, auch schon oft wiederholt, und der AIG-Fall. Und der ist nur dadurch gewährleistet worden, die Fed hat sich gewehrt auf 2 Gerichten und wollte noch in die Berufung gehen beim obersten Gerichtshof. Als das Weiße Haus dann die Fed daran erinnert hat, dass auch die Fed eine regierungsamtliche Behörde ist und nicht im rechtsfreien Raum operiert. Und daraufhin hat man dann nach diesem Fingerzeig, nach dieser Mahnung, die Sachen aufgelegt. Und was wurde da deutlich? Viele große ausländische Banken mussten von der amerikanischen Fed gerettet werden, darunter auch die Deutsche Bank, die in Deutschland immer aufgetreten ist, dass sie keine Staatshilfe jemals bekommen hätte. Ihr könnt euch alle erinnern, wie Ackermann hier in Deutschland durch die Medien gegangen sind und das behauptet hat. Er wurde von den amerikanischen Fed gerettet, mit vielen anderen Großbanken auch in Europa, UBS, CS, die holländischen, die englischen und so weiter. Warum? Weil das gesamte System nur so funktioniert hat, weil es über diese anderen Banken wurden die Risiken weltweit verteilt über das ganze System. Also diese sogenannten risikolosen Papiere wurden weltweit über dieses System verteilt. Allein mit amerikanischen Banken wäre das unmöglich gewesen. Also das System braucht, dass die Dollars weltweit verteilt werden. Die Amerikaner kaufen das und die anderen erlauben es den Amerikanern praktisch über die Käufe von Staatsanleihen, dass sie diese Politik die ganze Zeit fahren können. Das ist also nach meiner Meinung ganz klar systembedingt und zwingt uns auch in Zukunft mal zu überlegen, ob wir nicht uns der Frage nur der Schuldenbremse annehmen, weil es die 20 Piraten in NRW diese Frage an uns herangetragen haben, sondern ob wir auch endlich mal anfangen müssen, das weltweite Währungssystem unter die Lupe zu nehmen und dort versuchen, Verbesserungsvorschläge zu geben. Ich denke, da haben wir auch Handlungsbedarf. Danke, Matthias. Aber ich komme wieder auf das zurück, was ich neben der Abstimmung, die gerade noch läuft, vorhin gesagt habe. Wir produzieren hier die Produkte mit unserer Arbeitskraft, mit unserem Know-how und bekommen dafür Geld. Toll, prima. Und jetzt reden wir im nächsten Atemzug über Schuldenschnitte. Na super, da haben wir doch super Produkte produziert, die jetzt in Amerika und sonst wo rumschwirren und wir machen dann hier den Schuldenschnitt. Das heißt, wir haben gar nichts davon. Also das kann es nicht sein. Also irgendwo ist da ein Fehler im System. Arne? Ja, um gleich da aufzugreifen. Und deshalb ist ja die Forderung, dass man sagt, man soll nicht in einer Gemeinschaft, insbesondere in einer Gemeinschaftswährung, nicht versuchen, den anderen in der Gemeinschaft niederzuringen über solche Preiswettbewerb, sondern praktisch über ausgeglichenen Bilanzen jeden partizipieren lassen an dem gemeinsamen Wohl. Und ich gebe dir völlig recht, Produkte gegen Geld, das dann praktisch durch einen Schuldenschnitt vernichtet wird, das macht wenig Sinn. Aber da müsste man meines Erachtens, was die weltweite Situation anbelangt, natürlich an den Wechselkursen drehen. Das heißt, die Frage stellt sich, ist es richtig, dass ein immer größerer Finanzmarkt, der im Grunde genommen dann auch die Wechselkurse bestimmt, die für die Realmärkte gilt, und dass das nach wie vor so richtig ist? Oder ob man praktisch nicht eine Entkopplung braucht, dass man sagt, wir haben einmal die Realwirtschaft, hatten den Wechselkurs in der Realwirtschaft und dann hatten wir noch abgekoppelt, ein Stück weit abgekoppelt, die Finanzmärkte. Und da kommt man nämlich dann zu dem nächsten Punkt, den Matthias auch angesprochen hat. Kann es sein, dass irgendein Land die Weltleitwährung stellt oder müsste die Weltleitwährung nicht durch eine Art völlig unabhängige multinationale Zentralbank gestellt werden oder praktisch supranationale Zentralbank gestellt werden, damit genau das nicht auftritt. Und was die Staatsanleihen anbelangt, ich finde, das ist eine moderne Form des Raubs. Matthias? Ja, ich war so beeindruckt von Arnes Zuspruch, dass ich ihm meinen eigenen Gedanken vergessen habe. Vielleicht fällt er mir gleich wieder ein. Ich muss zurück zu ihm kurz. Okay, Ergebnis ist, wir machen morgen das Kaminzimmergespräch zum Thema Schuldenbremse zur Formulierung für die 20 Piraten. Wenn es hier keine Wortmeldung mehr gibt zum Thema Schuldenbremse und bitte zum Thema Schuldenbremse und nicht supranationale Währung. Entschuldigung, nur kurze Frage. Kann man irgendwo auf die Schnelle sozusagen den Gesetzestext mal irgendwo lesen? Weiß es jemand? Der ist gepostet in Zeile 151 im Pad. In dem welchen Pad-Nummer? Weil ich habe schon so 14. 14. Zeile 151. 51. Okay, danke. Gut, ich schicke die Mail jetzt über die Mailingliste raus zur Einladung Kaminzimmergespräch. Ich hoffe, dass ich dabei sein kann morgen. Müssen wir mal schauen. Sonst wird sicherlich irgendein anderer da das Ganze leiten und aufnehmen und so weiter. Ich würde es dann rechtzeitig noch mitteilen, ob ich kann oder nicht. Möchte dann ganz gerne den Top beenden, wenn es da keinen Redebedarf mehr gibt. Gibt es nicht. Kommen wir zu Top 5. AK-interne Bildung Video. Das ist von Piratos. Ja, genau. Das geht wahrscheinlich ganz schnell. Also unser Video ist fertig. Vielen Dank nochmal an Pavel, der sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt hat. Das ist das Ergebnis jetzt. Da wir keinen vernünftigen Sprecher gefunden haben, habe ich es jetzt selbst gemacht. Klingt so ein bisschen leise, aber vielleicht beim nächsten Video machen wir das noch ein bisschen besser. Ich habe das hier mit meinem Audiosystem nicht besser hingekriegt. Ja, also mal anschauen und ich weiß jetzt nicht genau, ob wir das überhaupt brauchen, ob wir hier irgendeine Abstimmung brauchen oder irgendwie soll das jetzt legitimiert werden von der AG. Ansonsten müssen wir es halt in einer guten Qualität bei YouTube hochladen und dann packen wir es unter die Videos. Oder machen vielleicht eine eigene Seite im Wiki auf, wo man zum Beispiel Überschrift interne Bildung oder sowas den Leuten dann so peu à peu diese Videos dann präsentiert, die dann noch folgen. Klingt hessisch, mit bisschen bayerischen Einschlag, aber fast gar keiner, Piratos. Ja, du meinst jetzt im Video? Nein, dein Sprachmuster. Ja, das kommt hin. Ich komme ja aus Hessen. Kurze Frage, ist das die Version, die schon vor 2 Wochen existiert hat, oder habt ihr da noch was gemacht in den letzten 2-3 Wochen? Nee, in den letzten 2 Wochen ist ja nichts dran geändert worden. Also wenn du eine Version gehört hast, wo ich gesprochen habe, das war jetzt die letzte, dann hast du den Film schon gesehen. Okay. Dann sind quasi die Kritikpunkte immer noch vorhanden. Ja, sag die ruhig, also, Micha. Nee, ich weiß sie nicht mehr, ich muss mir so also neu angucken. Höflicher Mensch. Ja, ich hatte nur einen Kritikpunkt formuliert, der aber nicht mehr rauszunehmen war, und zwar, dass bei der Schuldenaufnahme halt immer nur Richtung Unternehmen ging und nicht auch Richtung private Haushalte. Und das sieht dann immer so aus, als wenn die Unternehmen Schulden machen müssen, um ihre Löhne zahlen zu können. Und aber es ist vom Grundsatz ist es gut erklärt. Ja, es sollte halt nicht zu schwierig sein und wir konnten, es ist auch nicht zu komplex und es sollte auch kurz sein und wie gesagt, erster Versuch. Also wenn grobe Schnitzer noch auffallen sollten, kann man die mit Anmerkungen ja versehen, dass man die klarstellt. Aber ich denke mal, für das erste Produkt ist es sehr gut geworden. Okay. Ja, dann kommen wir zu Top Sonstiges. Ich hatte ja schon mehrfach angekündigt in diversen Reden, die ich gehalten habe, dass ich mal was formulieren will, wie ich mir was vorstelle, wie man politische Forderungen zur Lösung der unterschiedlichen Krisen formulieren könnte und habe da jetzt den ersten Ansatz gestern mal in 2 Stunden runtergeschrieben und schaut es euch an, macht Kritik, Anregungen, Sonstiges. Ich habe die Leuten, die vor 2 Wochen, glaube ich, war das, gesagt haben, sie würden daran mitarbeiten, das nochmal direkt geschickt, dass sie da auch noch Verbesserungsvorschläge machen können, dass man so eine Seite eventuell irgendwann mal auch in die Wiki-Abstimmung reinjagen könnte. Gut, jetzt ist natürlich schon mal ein kleiner Punkt. Ich würde noch mal ganz kurz zu Top 4 zurückschwenken. Und zwar haben wir ja ein Meinungsbild mit der Schuldenbremse, wie sie zurzeit im Grundgesetz steht. Contra ist also einstimmig. Ich würde schon überlegen, ob man nicht die ganze AG fragt, wie sie dazu steht. Und ich würde eigentlich ganz gern eine verkürzte Wiki-Abstimmung machen. Nun nicht einen Tag, aber dass man das den 20 Piraten vielleicht auch nochmal mitgeben könnte, wie denn die gesamte AG steht, ob sie mehrheitlich gegen die Schuldenbremse, wie sie zurzeit im Grundgesetz steht, ist oder mehrheitlich dafür oder unausgeglichen oder wie auch immer. Deswegen würde ich ganz gerne, es ist ja noch 12 Minuten habe ich noch, würde ich ganz gerne einen Antrag stellen, so eine Abstimmung ins Wiki zu stellen. Also da würde ich eine Gegenrede halten. Dadurch, dass wir das Thema bisher nicht differenziert behandelt haben und heute Abend deutlich geworden ist, welcher Diskussionsbedarf da noch herrscht, würde ich dann mindestens eine vertiefte Diskussion noch darüber führen wollen. Auch wenn das dann nicht mehr reichen sollte, also nächste Woche würde noch die Möglichkeit bestehen, Rudi, dass vor dem 16.07., wo dann die NRWler das brauchen, das zur Verfügung stehen würde. Da könnte man eine verkürzte noch machen, aber auf jeden Fall herrscht da noch klarer Diskussionsbedarf. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die Meinung jetzt innerhalb der AG zu der Schuldenbremse den 20 Piraten erstmal egal ist. Was die wollen, ist inhaltlichen Input und das halte ich für viel wichtiger. Andere Meinung? Okay, dann auch, ich wollte noch was sagen. Also ich finde, wenn Input, dann sollte der auch zumindest mal diskutiert worden sein, sodass also gewichtige Argumente da in diesen Input noch einfließen können. Okay, AMT wollte sich noch zu Wort melden wegen einer anderen Sache. Ich wollte eigentlich bloß kurz deine Seite loben als guten Ansatz dafür, jetzt progressiv Anforderungen weiterzuarbeiten. Ich finde es gut und freue mich da weiter dran zu sein. Das war jetzt mal wieder der Top Sonstiges. Jetzt wieder ja, zu Top 4. Ja, ich habe den Antrag schon zurückgenommen. Ja, danke dafür, Rudi. Ja, zu dem Papier vom Rudi. Ich habe es angelesen, also will ich AMT unterstützen, gefreut, das ist sehr schön übersichtlich, so der erste Blick. Und dann beim Anlesen, den Verbesserungsvorschlag, den ich jetzt gleich so ad hoc machen würde, ist, dass wächst die Zahl der Millionäre stetig an. Die Mittelschicht bricht wächst. Ich würde das irgendwie anders formulieren, nicht die Zahl der Millionäre, sondern dass sich das der Reichtum, je größer er ist, desto mehr eigenständig vermehrt. Also es steigt vielleicht gar nicht die Zahl der Millionäre an, nur die schon Millionäre sind, die werden immer schneller noch größere Millionäre. Also dass man das so irgendwie rüberbringt. Ja, wobei es gibt ja die Zahlen dafür. Ne? Ich hatte gerade vor 2 Tagen, glaube ich, auch über Twitter einen Link rausgeschickt von einem Radiobeitrag, ich glaube, das war WDR4, von einem Sozialwissenschaftler, sage ich jetzt mal so, der sich das Ganze angeguckt hat und mit der Überschrift Arm bleibt arm oder so ähnlich, oder wer einmal arm war, bleibt arm. Und dort hat er in seinem Text, die hat halt Zahlen ausgewertet, hat halt gesagt, dass die Zahl der Millionäre stetig in Deutschland ansteigt und in der Zwischenzeit über, ich muss jetzt lügen, 100.000 oder so liegt. Kann man da nochmal nachhören. Und das war eigentlich bei mir im Hinterkopf und deswegen habe ich so formuliert. Darf ich nochmal kurz gegenreden? Ja, das verstehe ich gut. Das mag auch sein, dass die Zahl der Millionäre ansteigt. Nur die Verhältnismäßigkeit. Also für mich hört sich der Satz, so wie es jetzt du da formulierst, nicht so schlimm an. Er verkauft halt den amerikanischen Traum. Hier, du kannst es doch schaffen. Hier, die Zahl der Millionäre steigt ja auch. Was wir aber vorhin rausgearbeitet haben, dass hier weitestgehend die Bevölkerung vergackeiert wird, das sagt eben der Satz nicht so aus. Okay, wäre nett, wenn du das mal so formulierst in Abzeile 186, wie du dir das vorstellen könntest, dann da kommen ja noch mehr Verbesserungsvorschläge, dass man es dann vielleicht auch gemeinsam nochmal in einem Kaminzimmergespräch nochmal überarbeitet. Von wem kam der Vorschlag mit den Twitter-Nix? Hier, von mir. Jo, finde ich nicht also, schlecht. Wir könnten zum Beispiel die Sache mit dem Dings rausnehmen hier, mit dem Liquid Feedback, wo ich glaube, das juckt sowieso keinen, oder? Also zum Beispiel, also ist mir gerade spontan eingefallen irgendwie, das wäre vielleicht eine coole Sache, wenn wir in unserer AG-Mitgliederliste einfach, wer will, kann da seinen Twitter-Nick reinschreiben. Dann ist man auch direkt da erreichbar. Wie seht ihr das? Brauchen wir dafür eine Abstimmung? Wer das mag, soll das machen, finde ich. Ja, ich muss ja die Tabelle ändern, ne? Ich muss halt, wie gesagt, diesen Liquid Feedback-Kram rausnehmen. Aber gut, ich könnte hier noch einen Punkt dahinter schreiben, dann lassen wir es mit Liquid Feedback drin. Aber hat es uns irgendwas gebracht? Nee, ne? Die Spalte mit Liquid Feedback bringt eigentlich gar nichts, oder? Ich finde, Liquid Feedback ist sowas von tot, dass man es ruhig rausnehmen könnte. Ja, ich ändere das einfach mal ab in Twitter, nix. Machst eine Mailing- und Listenrundmail. Ja. Ansonsten noch was ganz kurz zu deiner sonstigen Seite hier. Ja, gerne. Die Themen Staatsschuldenkrise, Bankenfinanzkrise sind ja quasi in meinem Vorschlag zum Gesamtkonzept quasi mit drin, können da auch gerne mit einfließen. Die anderen beiden Sachen, oder siehst du es anders? Nee. Ja, bis jetzt gab es ja nichts anderes. Ja. Und die Sachen Schulden, Vermögenskrise, Handelsfinanzkrise bin ich zwar von der Problembeschreibung auch deiner Meinung. Bei den Lösungen müssen wir aber nochmal im Detail drüber reden, denke ich. So, genau. Ja, gerne. Ich bin halt immer von meiner Halbleinen-Sicht dran gegangen. Ja, klar, das ist ja das, was wir die ganze Zeit immer schon diskutiert haben. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber da gibt es halt auch für mich noch viele Fragezeichen, so, die wir diskutieren müssten. Ja, wie gesagt, gerne. Wir machen sicherlich nochmal ein Kaminzimmergespräch dafür. Gut, hat jemand noch was unter Sonstiges? Ich habe vorhin schon mit einigen privat gesprochen und ich möchte es aber hier nochmal in der großen Runde sagen, das Clearing-System, so mit Target und allem, kannst du das, Rudi oder Cosmic, dem Nikolai Hähnle mal schicken? Könnte mir durchaus vorstellen, dass das bei ihm zumindest mal Beachtung findet und er es bearbeitet. Ja, naja, also ich gehe mal davon aus, dass der Nikolai immer noch unsere Mailingliste liest und wenn man da mal reinschaut, wurde ja schon heftig diskutiert drüber, oder? Ja, trotzdem mit ein paar lieben Worten versehen kann ich mir durchaus vorstellen, dass ihn das doch dann packt, das Thema auch. Genau, kann ich ja nebenbei erwähnen, dass er dann kein Koordinator mehr ist. Das sind vielleicht nicht die richtigen Worte, aber es ist auch nicht schlimm. Okay, ja, aber ich mach das schon irgendwie. Aber der hört bestimmt sich das an, was wir heute besprochen haben, dann weiß er das auch. Also es ist halt so, ich habe ihn angeschrieben vor einer guten Woche und nachdem er sich ja mal gemeldet hat zwischendurch und gesagt hat, dass er privat sehr eingespannt ist und wenig Zeit mehr hat und so weiter und so fort und hab dann nochmal nachgefragt, was denn nun mit seiner Koordinatorenposition ist und hab darauf null nada keine Antwort bekommen und das zeigt mir einfach, dass der Mann wie gesagt privat so oder auch beruflich wahrscheinlich so eingespannt ist, dass er für die AG keine Zeit mehr hat und das war ja auch halt der Grund, warum wir gesagt haben, dass wir den Posten neu besetzen wollen. Nur noch ein kleiner Hinweis für die Wahl der Koordinatoren. Ich bin nämlich gefragt worden von Matthias, ob das überhaupt so korrekt ist, dass der Wischer in der Vorschlagsliste steht, da er kein Pirat ist und ich sehe da kein Problem. Wir sind immer noch eine Mitmach-AG und es können auch Nicht-Piraten mitmachen und wichtig ist halt nur, dass sie AG-Mitglieder sind. Es steht auch in der GO nichts Unterschiedliches dazu. Er darf halt bloß bei Abstimmung nicht teilnehmen. Okay, das ist dann eben so. Ja, ich unterstütze das voll und ganz, haben wir extra vorher besprochen und auch geprüft. Und er hat in den letzten Monaten und Wochen nicht nur auf dem Blog mit seinen redaktionellen Beiträgen, sondern auch sonst durch sein ganzes Mitwirken also mehr als unter Beweis gestellt, dass er ein gut geeigneter Koordinator für die AG wäre. Aber das war ja schon wieder Wahlkampf. Oh Gott, hätte ich wieder nicht. Ich schließe mich der Meinung an. Wieso sollte man nicht sagen, was gut ist? Genau. So, dann würde ich sagen, nachdem zu Anfang der Sitzung es ja sehr schleppend war, auch mit der Teilnehmerzahl, sind wir jetzt wieder über 30. Prima. Gefällt mir gut. Sogar der Brax ist da. Der hat auch mitbekommen wahrscheinlich, dass wir, wenn du das Pad gelesen hast, dass wir halt diese Meinungsbilder, die ihr durchgeführt habt, hier auch durchgeführt haben. Brax, kannst du mich hören? Stumm geschaltet. Okay, dann, achso. Tja, in NRW dauert etwas länger. Ja, hallo zusammen. Ich war nur auf Zuhören eingestellt. Ja, ja, ich weiß, du machst ja so oft Versammlungsleitung woanders, aber du hast mitbekommen, dass wir die Meinungsbilder jetzt auch vollzogen haben. Ja, ja, ich habe das also mitbekommen. Der Robert hat es ja auch über die Liste der 20 Piraten geschickt. Da habe ich das gelesen. Und der hat dann auch die Absicht, das dann demnächst dann auch bei uns in dem AK-Wifi mit auf die Tagesordnung zu bringen. Und ich habe ihn auch gefragt, ob denn die Möglichkeit besteht, dann da auch hinzukommen. Und so wie es im Moment aussieht, ist es ja terminlich geplant, dass es an einem Nachmittag, an einem späten Nachmittag stattfinden soll. Und ich denke mal, wenn das passt, dann bin ich auch im Landtag. Okay, da bist du jetzt aber beim falschen Meinungsbild. Es ging jetzt um die Themenbeauftragten. Das habe ich nicht mitrecht, nee. Da war ich noch nicht dabei. Ja, kannst ja, du im Pad sehen. Hast du das Pad? Nee, habe ich nicht. Nee, gebe ich dir. Matthias, kannst reden? Ja, nee, ich wollte nur sagen, wir haben die drei Meinungsbilder ebenfalls eingeholt. Und Wischer war gestern oder vorgestern bei dem Squad in Berlin von Franz Josef Schmidt. Und vielleicht soll der Wischer selbst sagen, ich glaube, die werden am 1. Juli, hast du mir gesagt, wieder in der Mumble dabei sein. Richtig, Wischer? Genau, so haben sie es eingeplant. Ja, wunderbar. Dann kommt das ja von der Seite aus zusammen. Wir haben bloß keinen Kontakt bisher zu dem anderen Squad. Waren noch keine Vertreter bei einer anderen Veranstaltung gestern. Hast du eine Rückmeldung vom Squad von Wirtschaft und Umwelt bekommen aus Berlin? Nee, ich glaube, da habe ich auch gar nicht die Mailingliste abonniert. Hab ich gesagt. Schick denen nochmal einen Reminder, dass wir das wenigstens x-mal versucht haben. Und versucht, dass Melanie und Nene auch wieder da sind an dem 1. Juli. Ich werde Melanie drauf ansprechen, aber ich weiß nicht, wie es bei denen terminlich aussieht. Ne? Bei beiden nicht. Ich weiß, aber an einem Montag haben wir vielleicht eher eine Chance. Das hat sich ja letztes Mal als sehr wichtig erwiesen, dass sie beide da waren. Und das wird nächstes Mal genauso sein. Ja, das denke ich. Ja, wie du an den Meinungsbildern ab Zeile 68 sehen kannst, sind fast alle einstimmig und einmal eine Dreiviertelmehrheit. Das sieht eigentlich recht gut aus. Wo ist das Pad? Habe ich jetzt hier in den... warte mal, wo habe ich es denn hingesetzt? Ach, an Hypinato habe ich es geschickt. Das bringt natürlich nichts. Warte mal. Der liest das auch gerne. Schon reingesetzt. Kurze... Ja, danke. Soll man nicht erstmal die Sitzung beenden? Weil das, glaube ich, ja, das, was genau. Wir jetzt quatschen, ist für die Leute, die zuhören wollen per Stream oder so, total langweilig. Okay, 22.32 Uhr bis Ende offiziell die Sitzung und wir machen ein bisschen Smalltalk anschließend und ich stoppe dann jetzt auch die Aufnahme. Bedanke mich bei allen, war eine gute Sitzung, hat mir sehr gut gefallen und bis zum nächsten, nee, bis morgen. Morgen Abend reden wir über Schuldenbremse. Tschüss. Tschüss. Danke, Rudi. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.